Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tour Nord, September 2010. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Wie ihr an dem Jingle am Anfang gehört habt, handelt es sich um die erste Episode mit Material von unserer Omega Tour Nord. Wir waren ja im September knapp 2 Wochen durch Norddeutschland unterwegs und haben da diverse Episoden aufgenommen. Einige davon rund um Schifffahrt, daher das Nebelhorn, aber natürlich auch zu anderen Themen. Und die ihr heute hört, ist die Episode vom DLR, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig, wo wir uns mit einem technischen Pilot über die dortige Flotte und einige der Forschungsprojekte unterhalten haben. Bevor wir da zum eigentlichen Inhalt kommen, noch ein paar Shoutouts. Wir haben beschlossen, dass wir uns gelegentlich bei Hörern in der Show bedanken, die uns irgendwie einen Gefallen getan haben, die beispielsweise Reviews geschrieben haben bei iTunes oder in Blogs irgendwie sich über uns geäußert haben oder sich sonst irgendwie mit uns in Verbindung gesetzt haben. Wir wollen einfach ein bisschen mehr Interaktivität hier auch herbeiführen. Das ist anscheinend gar nicht so einfach. fangen wir einfach mal damit an, dass wir uns bei ein paar Hörern bedanken, die bei iTunes Reviews für Omega Tau geschrieben haben. Da ist zum einen M. Hotzel, zum anderen Wolfgang Starr und zum anderen Thomas23. Wir wissen natürlich immer nicht, wer die tatsächlichen Namen oder Leute hinter diesen Kürzeln sind. Wenn ihr uns E-Mail schreibt, können wir uns da mit, Name und Ort oder so bedanken. Mit den Login-Namen muss halt genügen. Da wird es in zukünftigen Episoden noch mehr dieser Shoutouts geben. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ein bisschen mehr Interaktivität zustande käme. Ihr könnt Themen vorschlagen, ihr könnt auch Fragen in Anführungszeichen einreichen oder uns Fragen vorschlagen, die wir dann im Rahmen der Interviews dem Gast stellen. Kriegt ihr natürlich auch entsprechende Credits dafür. Üblicherweise kündigen wir unsere Shows auf Facebook und auf Twitter an. Das heißt, da könntet ihr uns folgen, wenn ihr da Interesse habt oder Friend werden oder wie auch immer. So viel dazu. Jetzt zum eigentlichen Thema heute. Wir haben uns in Braunschweig beim DLR mit Stefan Seidel unterhalten. Der ist dort der technische Pilot oder umgangssprachlich Testpilot. Er wird uns den Unterschied nachher noch erläutern. Und es geht um den Flugbetrieb, um die Forschungsflugzeuge in Braunschweig und um einige der Projekte, die dort mit diesen Flugzeugen durchgeführt werden. Wir haben das Ganze im Büro von Stefan Seidel begonnen und sind dann aber durch die Hallen gewandert und haben uns die Flugzeuge vor Ort angeguckt. Daher auch hin und wieder mal ein bisschen Hintergrundgeräusche. Und war natürlich Nora und ich unterwegs. Und wenn auch ich primär da die Fragen stelle, das ein oder andere Mal kommt dann auch Noras Stimme zum Vorschein. Ich möchte mich auch noch kurz bei Henning Krause bedanken vom DLR Öffentlichkeitsarbeit, der diese Episode eingefädelt hat. Wir haben da auch noch weitere Pläne für die Zukunft. Und wie üblich beginnen wir natürlich damit, dass sich unser Gast vorstellt. Ja, mein Name ist Stefan Seidel. Ich bin sogenannter technischer Luftfahrzeugführer hier beim DLR im Flugbetrieb Braunschweig. Man könnte auch sagen Testpilot. Die offizielle Bezeichnung ist technischer Luftfahrzeugführer. Ich fliege hier die Flächenflugzeuge, bin inzwischen seit 20 Jahren beim DLR und bin gewissermaßen hier im DLR groß geworden. Also ich habe direkt nach dem Studium hier im DLR angefangen und habe mich dann hier so im Flugbetrieb langsam vorangearbeitet, habe angefangen mit den kleinen Flugzeugen und bin inzwischen bei den etwas größeren Mustern angelangt. Wollen Sie uns ein paar Worte über das DLR generell erzählen und insbesondere natürlich über den Flugversuchsanteil? DLR ist ja groß. Ja, kann ich versuchen, klar. Das DLR insgesamt ist ja relativ groß, beschäftigt sich hauptsächlich mit Luftfahrt, aber auch mit anderen Themen, Energie und auch zunehmend mit bodengebundenem Verkehr. Mich selber, weil ich hier in der Flugabteilung arbeite, interessiert mir natürlich hauptsächlich das Thema Luftverkehr. Das DLR ist verteilt auf mehrere Standorte in Deutschland. Der Hauptsitz mit auch Sitz des Vorstands und der Verwaltung ist in Köln. Dann haben wir eben den Standort hier in Braunschweig und weitere in Stuttgart, Oberpfaffenhofen, Berlin-Adlershof und noch diverse kleinere. Jeder Standort hat so seine eigenen Themenschwerpunkte. Hier in Braunschweig haben wir den Themenbereich Luftfahrt. Also wir forschen hier an allem, was mit Luftfahrt zu tun hat, mit dem Flugzeug selbst oder eben auch mit Aufgaben, wir haben mit Aufgaben zu tun, die zum Beispiel mit Verkehrslenkung zu tun haben, viel mit Grundlagen, Strömungsmechanik, Flugmechanik, Flugführung. Raumfahrt spielt natürlich auch noch eine Rolle, daher auch das R im Namen. Genau. Und ja, da werden wir uns in zukünftigen Episoden auch damit beschäftigen. Heute geht es aber schwerpunktmäßig natürlich um die Luftfahrt. Sie haben vorhin den Begriff Testpilot erwähnt, da hat ja der sozusagen Laie wahrscheinlich die Vorstellung, sie bekommen hier irgendein Flugzeug hingestellt, das noch nie geflogen ist und dann so nach dem Motto, sitzen Sie mal rein und probieren Sie das mal aus. So ist es hier ja nicht. Also es geht ja nicht um die Erprobung neuer Flugzeuge. Genau, deswegen hatte ich das vorhin eben auch so ein bisschen eingeschränkt und eben auch auf die offizielle Bezeichnung technischer Luftfahrzeugführer hingewiesen. Wir haben hier einen festen Bestandteil einer Flotte und das sind alles vom Grundsatz her erprobte und zugelassene Flugzeuge. Was wir allerdings tun, ist, diese Flugzeuge zu verändern für unsere Zwecke. Wir müssen in aller Regel immer irgendwelche Messausrüstung einbauen und teilweise ist die fest installiert. Teilweise muss sie für spezielle Projekte eben auch temporär eingebaut werden. In dem Fall kann es dann schon sein, dass diese Messausrüstung auch die Flugeigenschaften und die Flugleistungen des Flugzeugs betrifft. Das ist hauptsächlich dann der Fall, wenn eben beispielsweise mal ein Sensor außen am Flugzeug angebaut werden muss und dann formalistisch betrachtet erlischt die Musterzulassung dieses Flugzeugs. Dann muss eine Flugerprobung durchgeführt werden und das ist dann gewissermaßen die Testpilotentätigkeit. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann kann die eigentliche geplante Tätigkeit beginnen, nämlich mit dieser Messausrüstung die wissenschaftlichen Projekte zu fliegen. Mhm. Und das ist dann so der Teil, den der technische Luftfahrzeugführer bearbeitet. Okay. Mhm. Was ist denn das Ziel dieser Forschung, beziehungsweise wer ist der Kunde? Sind das die Flugzeughersteller, die Bundeswehr? Wer ist das? Die Kunden sind zunächst mal die DLR-Institute, die bestimmte wissenschaftliche Themen bearbeiten. Ich hatte gerade schon mal einige erwähnt. Also hier in Braunschweig beispielsweise haben wir große Institute für Flugführung, Flugsystemtechnik und Strömungsmechanik. Und diese Institute brauchen für ihre Arbeit immer wieder ein Flugzeug, um bestimmte Dinge, die sie theoretisch erarbeitet haben, auch mal in der Praxis zu testen. Wir haben aber auch externe Kunden. Dazu gehört auch die Bundeswehr. Es gehören die Flugzeughersteller dazu, Universitäten, Zuliefererbetriebe, die irgendwelche Komponenten für Flugzeuge neu entwickeln wollen, also Radarsysteme beispielsweise. Da gibt es eigentlich keine feste Regel, das ändert sich auch immer wieder. Das heißt, Sie sind eigentlich ein Dienstleister? Wir sind so gesehen klassischer Dienstleister in Sachen Flugbetrieb und Flugversuch. Mhm. Wir werden ja nachher noch die verschiedenen Flugzeuge und auch einige der damit gemachten Versuche genauer diskutieren, logischerweise. Das ist ja die Idee. Können Sie uns trotzdem vielleicht so ein, zwei Minuten einen ganz kurzen Überblick geben? Ein Beispiel, was so ein typisches Experiment wäre, damit sich die Hörer da ein bisschen was vorstellen können? Das ist sehr schwierig, ein typisches Experiment zu nennen. Die Bandbreite der Flugzeuge, die wir hier haben, ist sehr groß. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Projekte sehr stark voneinander. Die Palette der Flugzeuge beginnt beim Segelflugzeug und endet inzwischen beim In-Flight-Simulator VW614 oder eben beim Airbus. Also ich würde mal sagen, eine sehr typische Fragestellung heutzutage bewegen sich um das Thema Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, also Lärm beispielsweise, was also zum Beispiel von den Aerodynamikern eben bearbeitet wird, um das Flugzeug widerstandsarmer zu machen. Ein anderes Thema ist eben der doch nach wie vor stark wachsende Luftverkehr und die damit zunehmende Belastung des Luftraums, vor allen Dingen im Bereich der höher frequentierten Flughäfen wie Frankfurt und München wird es doch eben sehr voll im Luftraum und man möchte natürlich möglichst zeiteffizient, ohne große Umwege, ohne Warteschleifen sein Ziel erreichen. Und das sind also auch sehr wichtige Themen, wie man den Luftverkehr so intelligent staffeln kann, dass es eben zu möglichst wenig Verzögerungen kommt, was dann ja letzten Endes auch wieder ein Umweltfaktor ist. Dazu vielleicht kurz als Hinweis für die Hörer, wer vielleicht neu bei Omega Tau ist. Wir haben, in einer früheren Episode, ich weiß die Nummer gerade nicht, eine Episode gemacht mit der deutschen Flugsicherung und zwar insbesondere mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sich eben auch über genau diese Fragestellung Gedanken machen. Vielleicht nochmal kurz zu Ihrer Tätigkeit. Wie funktioniert so ein typischer Arbeitstag bzw. so ein typischer Flug? Also ich gehe nicht davon aus, dass Sie sich selber ausdenken, wohin Sie fliegen, wie Sie fliegen, welche Parameter, Geschwindigkeit, sondern das gibt Ihnen wahrscheinlich der Wissenschaftler oder der Flugversuchsingenieur vor. Wie spielt das zusammen? Das Ganze spielt so zusammen, dass zunächst mal die Vorlaufzeit für so einen Flug recht groß ist. Es beginnt mit einer Projektanmeldung, also ein Institut, eine Firma, ein Auftraggeber im Allgemeinen tritt an uns heran und erklärt uns zunächst mal, was geplant ist. Wir haben dann für speziell für diese Planungstätigkeit auch unsere Flugversuchsingenieure. Wir arbeiten mit sehr eng mit denen zusammen. Also Piloten und Flugversuchsingenieure bilden da gewissermaßen ein Team, was sich sehr eng abstimmt. Und wir sammeln erstmal die Informationen ein und müssen je nach Erfahrung des Auftraggebers auch erstmal vielleicht ein bisschen beratend tätig werden, dahingehend, dass man überhaupt erstmal sagt, was überhaupt machbar ist. Meistens ist es allerdings so, dass die Auftraggeber also nicht das erste Mal Flugversuche planen und schon sehr genau wissen, was sie wollen. Dann nehmen wir das einfach nur zur Kenntnis. Und den detaillierten Ablauf des Fluges planen wir dann schon selbst. Okay. Natürlich immer in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Bei vielen Versuchen kommt es beispielsweise nicht darauf an, wo man die durchführt. Da suchen wir uns dann natürlich Gegenden aus, wo man möglichst ungestört arbeiten kann beispielsweise. Ja. In anderen Fällen kommt es schon darauf an, wo man fliegt. Also wenn es um Anflugverfahren geht, dann muss man natürlich sich in der Nähe des gefragten Flughafens aufhalten. Und auf die Art ergibt sich dann in irgendeiner Weise eine Planung. Auch da gibt es eigentlich keinen typischen Verlauf. Und dann im Flug, muss man sich das so vorstellen, dass der Flug wirklich minutiös geplant ist? Oder gibt es da auch viel Improvisation dahingehend, dass man sagt, ja, wir haben jetzt diesen Wert gemessen, dann macht es jetzt Sinn zu beschleunigen oder wir haben irgendwie, ne? Also wie spontan versus wie geplant muss man sich das Ganze vorstellen? Also wir versuchen natürlich schon, das so minutiös zu planen, wie das nur möglich ist. Es findet vor jedem Flug ein Briefing statt, in dem genau durchgesprochen wird, wie der Ablauf des Fluges sein wird. Es gibt dann für jeden Flug auch eine Flugtestkarte, in der dieser Verlauf festgehalten wird. Und diese Flugtestkarte wird dann abgearbeitet. Und im Normalfall auch nur das. In aller Regel ist es allerdings natürlich so, dass bestimmte Schritte sich, wie Sie gerade schon sagten, aus dem Ergebnis des ersten Schrittes ergeben. In dem Fall sind wir natürlich flexibel und machen das dann auch. Es wird dann aber auch in diesem Fall vorher festgelegt und vorher besprochen, wie man abhängig von den Ergebnissen dann weiter fortschreiten will im Verlaufe des Fluges. Ja. Was also immer ganz schlecht ist, ist an Bord des Fluges dann irgendwelche Diskussionen zu beginnen. Also es muss schon von Beginn an klar sein, was gemacht wird. Ja. Klar, ich meine, die Flugzeuge sind natürlich teuer im Betrieb, da will man natürlich die Flugzeiten möglichst effizient nutzen. Ne? Es ist zum einen die Nutzung der Flugzeit, es ist aber zum anderen eben auch eine Sicherheitsfrage. Ja. Es gibt diverse Unfälle in der Geschichte der Luftfahrt, wo eine zumindest beitragende Unfallursache war, dass man eben mal schnell noch irgendetwas gemacht hat und sich vorher nicht Gedanken über die Konsequenzen gemacht hat oder mögliche Konsequenzen. Ja. Wie viele Leute sind denn da typischerweise an Bord? Klar, wenn sie mit dem Segelflugzeug fliegen, erübrigt sich das die Frage. Das ist einer. Genau. Aber zum Beispiel in dem ATAS, da passen ja schon, weiß ich nicht, 10 Leute rein. 10 oder? Leute, ja. Ja, das kommt auch aufs Experiment an. 10 Leute haben wir relativ selten an Bord. Ja. Wir sind auch aufgrund der Besonderheit der Flugzeuge natürlich von der Zulassung her beschränkt und dürfen nur die Personen mitnehmen, die wirklich am Experiment beteiligt sind. Also die Stammbesatzung des Flugzeugs, die Minimumbesatzung des Flugzeugs beim ATAS beträgt 4 Personen. Das sind 2 Piloten, ein Flugversuchsingenieur und ein Bordtechniker. Mhm. Und dann kommen meistens noch 1 bis 2, manchmal auch mehr Experimentatoren hinzu. Mhm. So, damit sind wir mit dem allgemeinen einführenden Teil am Ende und wir schauen uns jetzt die diversen Flugzeuge an. Begonnen haben wir mit den Hubschraubern in der Hubschrauberhalle. So, wir sind jetzt in der Hubschrauberhalle. Das DLR betreibt eben nicht nur Flächenflugzeuge, sondern eben auch Hubschrauber. Und wir sehen hier jetzt eine Bo 105 und eine EC 135. Genau, richtig. Die Bo 105 ist das ältere Muster bei uns und entspricht weitgehend der Original. Bo 105 ist aber mit einer einigermaßen umfangreichen Messtechnik ausgestattet und kann also als Sensorträger im weiteren Sinne verwendet werden. Beispiel? Beispiel ist Rotorlärm, also es gibt instrumentierte Blattsätze für diesen Hubschrauber. Mhm. Es gibt Außenanbauten, eine Infrarotkamera, mit der man Wärmebilder aufnehmen kann. Das wird beispielsweise verwendet, um Tarnmaßnahmen von Bundeswehrfahrzeugen zu überprüfen. Also dann dient der Hubschrauber also einfach als fliegende Kamera? In dem Fall ja. Mhm. Also dieser Hubschrauber ist ein Sensorträger, der eben sehr universell einsetzbar ist. Die EC 135 daneben an ist das jüngere Muster und auch weitergehend modifiziert und ist auf dem Hubschraubersektor der fliegende Simulator. Da können wir vielleicht gerade mal kurz über das Thema fliegende Simulatoren allgemein reden. Was heißt es? Was ist ein fliegender Simulator? Ein fliegender Simulator ist ein Fluggerät im allgemeinen Sinne, also in diesem Fall der Hubschrauber. Wir sehen gleich noch das entsprechende Gegenstück, die VfW 614 ATAS auf dem Flächensektor. Ist ein Fluggerät, was die Eigenschaften anderer Fluggeräte oder auch fiktiver Fluggeräte simulieren kann. Mhm. Da habe ich jetzt eine ganze Reihe Fragen dazu. Die erste Frage, die sich stellt, ist, warum will man das tun? Warum nehme ich nicht einfach nur einen, in Anführungszeichen, normalen Flugsimulator, gebe dem eine angepasste Software und mache das Ganze im Rechner? Weil wenn ich das Flugzeug sowieso simuliere, was bringen mir dann die sozusagen in Anführungszeichen echten Flugeigenschaften des Simulators, des fliegenden Simulators? Die echten Flugeigenschaften sind dann ja nicht mehr spürbar. Eben. Man kann das natürlich auch am Boden simulieren. Wird natürlich auch gemacht, völlig klar. Und die heutigen Bewegungssimulatoren am Boden sind natürlich auch schon sehr gut, sodass man da schon sehr viel machen kann und auch sehr viel preisgünstiger. Es gibt aber immer noch Fragestellungen, für die man die reale Umgebung braucht. Also man möchte sich nicht in einer Laborumgebung im Bodensimulator befinden, sondern man möchte sich wirklich im Luftraum bewegen, mit realem Funkverkehr, mit den Lotsen sprechen. Man möchte die reale Sicht nach außen haben. Das macht schon noch Unterschiede. Das heißt, da geht es dann bei den fliegenden Simulatoren weniger darum, wie sich das simulierte Fluggerät verhält. Das könnte man ja im Prinzip am Boden im Rechner machen, sondern es geht um die Einbettung in das, in Anführungszeichen, Scheißwetter oder das Chaos am Flughafen. Ja, genau, so könnte man es sagen. Aber die Flugeigenschaften stehen natürlich schon im Vordergrund, aber man möchte sie unter realen Bedingungen beurteilen. Sie sagten, dass dann das Gerät, Hubschrauber bzw. der ATAS, die Eigenschaften anderer Flugzeuge simulieren kann. Natürlich nur, solange die eine Untermenge dessen sind, was der Host sowieso kann. Das ist genau richtig. Also wir bringen an dieser Stelle immer das Beispiel, man kann mit einem Ferrari einen Traktor simulieren, aber nicht umgekehrt. Und genauso ist das auch. Wir können also zum Beispiel mit der VfW 614 keine Kampfflugzeuge simulieren. Genau. Das geben die Flugleistung und die Flugeigenschaften einfach nicht her. Ja. Wo wir jetzt gerade beim Hubschrauber stehen, wie unterscheidet sich der dann vom Serienmodell? Ich sehe vorne einen ziemlich langen Stachel, der hat wahrscheinlich entsprechend präzise Luftdatenmesssensoren dran. Ja, genau, dieser Stachel oder Noseboom, im Fachchinesisch genannt, findet sich an vielen Forschungsflugzeugen oder auch an Prototypen der Hersteller und dient der präzisen Erfassung der Luftdaten, also Fluggeschwindigkeit, Anstellwinkel und Schiebewinkel. Die Luftströmung wird natürlich immer dann, wenn sie um einen Körper, also beispielsweise einen Flugzeugrumpf, herumströmen muss, in irgendeiner Form in Geschwindigkeit und Winkel beeinflusst, sodass eine Messung am Rumpf selbst möglich ist, aber entsprechend ungenau ist. Deswegen haben alle Flugzeuge, wo man also präzise Daten braucht, in irgendeiner Form so einen Noseboom. Wir sehen das gleich bei dem anderen Flugzeug auch nochmal. Das ist aber eigentlich nur das äußere Merkmal. Das ist das, was ins Auge fällt, was die Leute als erstes wahrnehmen. Die eigentlich aufwendigen Modifikationen sind unsichtbar im Inneren der Flugzeuge untergebracht und bestehen im Wesentlichen in einer sehr umfangreichen Sensorik. Also die nicht nur die Daten vom Noseboom abfragen, sondern auch Beschleunigung, die Lage des Flugzeugs, Datenverbindungen zu Bodenstationen, Telemetrie oder Data Link eben im Wesentlichen dann eben auch die modifizierte Steuerung, also das sowohl der FHS hier, die modifizierte EC-135, als auch der ATAS haben zusätzlich zu dem mechanischen Steuerungssystem ein Fly-by-Wire-System oder Fly-by-Light heutzutage eingerüstet, was optional, zumindest im Fall des ATAS, von der mechanischen Steuerung auch wieder getrennt werden kann oder mit Kupplungen verbunden werden kann. Das sollten wir vielleicht kurz erklären, was Fly-by-Wire ist. Fly-by-Wire ist, ich sag's jetzt mal salopp, eine Computersteuerung. Das ist in vielen Flugzeugen heute Stand der Technik. Vor allen Dingen aus dem Militärbereich kennt man das natürlich schon seit längerem. Im Zivilflugzeugsektor ist es seit Airbus schon Stand der Technik. Das bedeutet, dass die Steuereingaben des Piloten nicht mehr über mechanische Verbindungselemente wie Steuerseile, Steuerstangen, gegebenenfalls mit hydraulischer Kraftunterstützung an die Steuerflächen übertragen werden, sondern der Pilot bedient das Flugzeug über einen Computer. Er macht Eingaben in einen Computer, normalerweise mit Hilfe eines Side-Sticks, kennt jeder vom heimischen PC, dort dann Joystick genannt, ist im Flugzeug im Grunde genommen nichts anderes. Die Signale des Piloten werden dann an einen Computer übertragen oder ein Computersystem, muss man genauer sagen. Das sind dann die sogenannten Flugsteuerungscomputer und dort werden dann die Steuereingaben des Piloten weiterverarbeitet nach den Steuergesetzen. Mhm. Welche Art von Verarbeitung da stattfindet, hängt vom Anwendungsfall ab. In aller Regel ist das Ziel dieser Flugsteuerungstechnologie, das Fliegen sicherer zu machen. Auch da sage ich es jetzt mal anschaulich, etwas vereinfacht, verbotene Eingaben des Piloten werden nicht an die Steuerung weitergegeben, sondern werden vom Computer herausgefiltert. Ja, ja. Oder bestimmte Regelungstätigkeiten, die der Pilot sonst manuell irgendwo hier so im Hinterköpfchen vornehmen muss, werden ihm abgenommen, indem der Computer diese Aufgabe übernimmt. Also die Technik des Fliegens unterscheidet sich auch ein bisschen. Ja. Ist das dann ausschließlich Fly-by-Wire? Das heißt, es gibt gar keinen mechanischen Eingriff mehr oder ist der nach wie vor vorgehalten aus Sicherheitsgründen? In unserem Fall ist das so. Wir haben, da wir eben mit dem Fly-by-Wire-System experimentieren wollen, auch als Sicherheit noch das mechanische Steuerungssystem. Das ist unser Backup, wie wir das nennen. Im serienmäßigen Airbus ist das aber nicht der Fall. Das ist richtig. Dort ist das Fly-by-Wire-Steuerungssystem aber eben auch sehr viel aufwendiger zugelassen und es wird damit dann eben auch nicht experimentiert, sondern es befindet sich in dem zugelassenen Zustand und wird natürlich auch durch die Wartung überwacht. Also das ist schlichtweg ein anderer Anwendungsbereich. Wobei es da witzige Geschichten gibt aus der Frühzeit der Airbusse, wo das Flugzeug dann mal eine Weile lang keine Kurve mehr fliegen wollte und man musste die Sicherung rausmachen und neu booten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber klingt witzig. Also In diesem Ausmaß halte ich das für ein Gerücht. Ansonsten ist es beim Computer natürlich so, dass der auch mal ausfallen kann und oftmals durch Ziehen der Sicherung resettet werden kann. Das kommt schon vor und man muss sich, wenn man über dieses Thema spricht, aber darüber im Klaren sein, dass jedes Flugzeug, auch Flugzeuge, die nicht mit Fly-by-Wire-Technologie fliegen, heutzutage einen Haufen Computer an Bord hat für alle möglichen Subsysteme. Das beginnt bei dem Passenger-Entertainment-System in der Kabine und endet beim Flugsteuerungssystem. Ja, ja. Und von diesen Geschichten, dass irgendwelche Computer ausfallen, sind natürlich viele im Umlauf. Ich kann nicht sagen, wie viele davon der Wahrheit entsprechen und wie viele irgendwie durch Gerücht sich verselbstständigt haben. Ja. Aber insgesamt ist das natürlich ein Thema und eine Frage, die viele Leute beschäftigt. Aber die Flugsteuerungscomputer, die sind mehrfach vorhanden und haben jetzt seit über 20 Jahren bei Airbus gezeigt, dass sie zuverlässig arbeiten. Ja. Wenn wir gerade noch mal kurz auf die EC-135 gucken, hat die serienmäßig auch Fly-by-Wire? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder ist das hier nachgerüstet? Das ist hier auch nachgerüstet. Okay. Mhm. Und der Trick bei dem fliegenden Simulator besteht jetzt darin, dass sozusagen je nach simuliertem Fluggerät die Eingaben des Piloten zu anderen Effekten am Fluggerät führen, im Prinzip. Ja, das Funktionsprinzip, wie es auf dem Hubschrauber ist, weiß ich im Detail nicht. Auf der VfW 614 ATAS ist es so, es nennt sich Modellfolgeregelung. In diesem In-Flight-Simulationsmodus ist es so, dass der Pilot nicht den ATAS steuert, sondern das Modell. Modell jetzt nicht Flugmodell, das, sondern ein mathematisches Modell der Eigenschaften. Ja. Genau. Das heißt also, seine Steuereingaben gehen zunächst nicht an das Flugzeug, sondern sie gehen nur in den Experiment-Regelrechner, wie er bei uns heißt. Mhm. Und dort wird dann aus den Steuereingaben des Piloten die Bewegung des zu simulierenden Fluggerätes berechnet. Und dann im Hintergrund, da hat der Pilot da nichts mehr mit zu tun, setzt die Modellfolgeregelung ein und die übernimmt dann die Steuerung des Basisflugzeugs und hat einfach nur die Aufgabe, den berechneten Zustand des Modells herzustellen, mit dem Flugzustand des Trägerflugzeugs in Übereinstimmung zu bringen. Mhm. Ja. Und das Ganze auch noch so, dass die Bewegung am Ort des Cockpits übereinstimmt. Das ist hauptsächlich dann ein Unterschied, wenn sich die Flugzeuge von der Größe unterscheiden. Ja, ja. Angenommen, der Abstand zwischen Schwerpunkt und Cockpit ist länger, dann muss ich natürlich bei einer bestimmten Bewegung die entsprechenden Drehmomente... Ja, genau. Man muss, also wenn man mit einem kleinen Flugzeug ein großes Flugzeug simuliert, den Hebelarm zum Schwerpunkt berücksichtigen. Und das bedeutet in der Praxis, dass also eine Drehung des großen Flugzeuges nicht nur durch eine Drehung des Trägerflugzeugs nachgebildet werden kann, sondern es muss eine Überlagerung sein aus einer Drehung und einer sogenannten translatorischen Bewegung. Das ist insofern interessant, weil ja dann zumindest die Optik nicht mehr stimmt. Also weil sich ja dann der Horizont anders bewegt. Nein, von außen mag die Optik vielleicht nicht stimmen, aber das ist gerade der Grund dafür. Man möchte natürlich, dass die Optik aus der Sicht des Piloten Optik übereinstimmt. Optik oder Beschleunigungen, das war eigentlich mein beides, Punkt. Beides. Geht es immer? Es gibt doch Fälle, wo das nicht geht. Weil wenn ich, wir haben mal eine Episode über den Flugsimulator gemacht, Bewegt-Simulator, und wenn ich da zum Beispiel entsprechend, sage ich mal, Gs erzeugen will, die durch den Kurvenflug entstehen, kann ich die möglicherweise dadurch erzeugen, dass ich den Simulator nach hinten neige, sodass ich hinten Sitz gedrückt wird. Mhm. Aber wenn ich jetzt normal rausgucken würde durch ein Fenster, dann würde ich diese Neigung natürlich sehen. Im Simulator nicht, weil da wird halt der Horizont so hingemalt, wie man es will. Mhm. Aber ich stelle mir vor, dass es hier Fälle geben kann, wo die beiden Ziele in Konflikt stehen. Na, eigentlich gerade nicht. Okay. Ja, das ist ja genau eigentlich der Clou da dran, dass man sich im realen Flugzeug bewegt und die Optik, die Sicht des Piloten mit den Beschleunigungen eben immer zusammenpasst, gerade weil man sich im Flugzeug befindet. Ja, aber wenn ich nur deshalb eine translatorische Bewegung mache, damit ich den Hebelarm ausgleiche. Ja, man kann es sich anschaulich vorstellen. Wenn man sich eben klar macht, dass eine Drehbewegung, also beispielsweise eine Bewegung in Richtung Steigflug, bei einem großen Flugzeug um eine Drehung, es handelt sich dabei um eine Drehung um den Schwerpunkt dieses Flugzeugs. Das heißt also, das Cockpit, was sich bei einem großen Flugzeug sehr weit vor dem Schwerpunkt befindet, macht eine Aufwärtsbewegung. Ja. Und das kleine Flugzeug muss dann zum einen, es dreht sich und macht die Aufwärtsbewegung. Ja. Naja. Das kleine Flugzeug muss sich auch drehen, aber es muss auch zusätzlich eben mit dem Schwerpunkt nicht nur die Drehung um den längeren Hebel sondern auszugleichen. Es muss auch eine vertikale Bewegung machen. Ja, dann passt natürlich. Also es ist schwierig, das mit Worten zu erklären. Man muss es sich bildhaft vorstellen. Und dann passt sowohl die Optik aus der Sicht des Cockpitfensters als auch die Beschleunigung, die der Pilot hier am allerwertesten fühlt. Ja, weil die Optik natürlich auch diesem simulierten Hebelarm entsprechen wird. Genau. Dadurch, dass ich genau die translatorische Bewegung mache. Und das ist eben auch ein wichtiger Unterschied zwischen einem fliegenden Simulator und einem Bodensimulator. Man kann durch das Bewegungssystem im Bodensimulator natürlich viele Beschleunigungen erzeugen, aber manchmal nur kurzzeitig. Genau. Und dadurch überlistet man das Wahrnehmungsvermögen des Menschen. Im Flugzeug, in der In-Flight-Simulation entspricht es also wirklich der Realität. Also gerade translatorische Bewegungen, senkrechter Steigflug beim Hubschrauber, den kann ich im Simulator nur dann erzeugen, wenn ich tatsächlich den Simulator senkrecht nach oben bewegen kann. Na, Hinweis auf die Episode zum NASA Vertical Motion Simulator, da kann man das ein paar zig Meter machen, aber dann ist eben vorbei. Irgendwann ist immer vorbei, genau. Okay, dann vielleicht nochmal kurz als Zusammenfassung. Was will ich jetzt mit dem fliegenden Simulator genau erforschen? Man will die Flugeigenschaften eines bestimmten Fluggerätes erforschen, was es möglicherweise noch gar nicht gibt. Ja, wobei erforschen ist, glaube ich, da das ist das Problem, weil ich muss sie ja schon kennen, sonst könnte ich das mathematische Modell gar nicht haben. Ja, man kennt gewisse physikalische Eigenschaften des Flugzeugs. Wenn das Flugzeug als Konstruktion auf dem Reißbrett im übertragenen Sinne existiert, dann können mit theoretischen Analysemethoden die ganzen aerodynamischen Eigenschaften vereinfacht ausgedrückt vorausberechnet werden. Ja. Was man aber noch nicht so richtig vorausberechnen kann, ist das subjektive Wahrnehmungsvermögen des Piloten. Jedes Flugzeug hat andere Flugeigenschaften. Man kennt das beim Autofahren ja in bestimmten Bereichen auch, sodass das Lenkverhalten eben unterschiedlich ist. Ein Traktor fährt anders als ein LKW und dieser wiederum anders als ein PKW. Und so unterscheiden sich eben auch die Flugzeuge, hauptsächlich eben bedingt aufgrund ihrer Größe oder Motorisierung. Und wenn jetzt beispielsweise ein neues Flugzeug entwickelt wird, kann man eben theoretisch die physikalischen Eigenschaften bestimmen. Man möchte dann aber gerne, bevor der Prototyp gebaut wird, vielleicht schon mal einen gewissen Eindruck über das Flugverhalten haben. Und das ist ein Grund, eben so eine In-Flight-Simulation zu machen. Das heißt nochmal kurz zur Zusammenfassung, In-Flight-Simulation dann, wenn ich beispielsweise Bewegungszustände simulieren will, die der bodengebundene Simulator aufgrund der Mechanik nicht hergibt, Stichwort translatorische Bewegung, oder wenn ich ein Flugzeug, dessen Eigenschaften ich in gewissen Grenzen kenne, sodass ich das mathematische Modell definieren kann, wenn ich das in einer Umgebung, Schlechtwetter, Flughafen, simulieren möchte und dann vielleicht auch die Interaktion des Piloten mit diesen Eigenschaften erforschen möchte. Ja, genau. Also Flugeigenschaftsbewertung ist ein sehr umfangreiches Thema für sich und es ist schon ein Unterschied, ob man sich in einer wirklich stillen Umgebung, ohne durch Funkverkehr gestört zu werden, auf eine Aufgabe konzentrieren kann oder ob man diese Aufgabe in einer wahren, realistischen Umgebung wahrnehmen muss. Heißt das, ein Ergebnis dieser Versuche ist auch Ihre subjektive Bewertung, wie sich das angefühlt hat beim Fliegen? Ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Ergebnisse. Es wird natürlich der gesamte Flug aufgezeichnet. Es gibt nach jedem Flug einen sehr umfangreichen Datensatz. Aber die subjektive Pilotenbewertung spielt nach wie vor eine große Rolle. Mhm. Es gibt auch bestimmte Bewertungssysteme. Cooper-Harper Rating Scale lautet das Fachwort. Das ist so eine Skala, nach der bestimmte Flugeigenschaften bewertet werden können. Ist das das, was beim Segelfliegen Zachern heißt? Ja, es geht darüber hinaus. Okay, aber vom Prinzip her. Das Zachern ist ja eigentlich auch keine offizielle Bezeichnung, ja, sondern ja. Das geht auf den Erfinder dieser Bewertungsskala zurück, Hans Zacher, der auf dieser Cooper-Harper Rating Scale oder so den allgemeinen Techniken der Flugeigenschaftsbewertung aufgesetzt hat und speziell für Segelflugzeuge eben sowas entwickelt hat. Das heißt, es ist nicht vollkommen subjektiv, sondern Sie klassifizieren die Eigenschaften auf einer vorgegebenen Skala im weitesten Sinne. Ja, also wenn man es nur subjektiv belassen würde, dann wäre die Aussage nicht sehr viel wert und sie würde sich auch sehr stark unterscheiden, je nachdem, welchen Piloten man da nun befragt. Ja. Das Prinzip ist so, dass also Grundlage für so eine Flugeigenschaftsbewertung eine definierte Aufgabe ist. Und für die Aufgabe müssen auch Bewertungskriterien definiert werden, anhand der der Pilot sagen kann, ob er die Aufgabe erfüllt hat und wie gut er sie erfüllt hat. Das heißt, er bekommt meistens irgendwelche Vorgaben hinsichtlich der Präzision der Aufgabe. Mhm. Da werden dann bestimmte Grenzen abgesteckt und anhand dieser Grenzen kann er dann sagen, ob er die Aufgabe zufriedenstellend oder nicht zufriedenstellend gelöst hat. Ja, ja. Und auf die Art kann er sich dann durch diese Bewertungsskala durcharbeiten, einzelne Abfragen beantworten. Das ist so ein Flussdiagramm. Softwerker kennen das. Ja. Und wenn er alle Fragen beantwortet hat, landet er bei einer bestimmten Zahl. Und das ist dann die Bewertung für die Durchführung dieser Aufgabe. Ja. Da ist dann wahrscheinlich auch so die Verbindung zum Passagierflugzeugführer oder so, weil da muss man ja wissen, welche typischen Situationen es gibt, die besonders häufig vorkommen, dass man das speziell dann abtestet. In der Zivilluftfahrt ist natürlich heutzutage schon sehr viel automatisiert. Die heutigen Verkehrsflugzeuge können mit dem Autopiloten auch automatisch landen. Und insofern hat sich da der Schwerpunkt so ein bisschen verlagert. Also vieles in diesem Sektor geht in Richtung Flugreglererprobung. Aber natürlich muss man auch in der Lage sein, das Flugzeug zu steuern, wenn der Regler mal nicht will. Ja. Und das sind dann eben so typische Fälle für so eine Flugeigenschaftsbewertung, wobei in dem Sektor die Flugzeuge im Entwurf heutzutage so zielsicher ausgelegt werden können, dass man in aller Regel bei den Flugeigenschaften keine großen Überraschungen erlebt. Es sind, wenn dann, spezielle Phasen, also Landeanflug, Landung und so, ne, wo man also sich von irgendeinem Betriebspunkt in der Mitte der Envelope doch dann etwas an die Grenzen bewegt, oder die Überzieheigenschaften des Flugzeugs, wo es dann nochmal Unterschiede gibt, die dann auch beurteilt werden müssen. Dieses Modell, das dann in dem fliegenden Simulator gerechnet wird, das bildet dann den Unterschied zwischen dem tatsächlichen Flugzeug und dem, das man simulieren will, ab. Sprich, wenn der Pilot, keine Ahnung, eine bestimmte Ruderstellung einstellt, dann rechnet das quasi um, was das für dieses simulierte Flugzeug bedeutet, und stellt das dann am realen Steller. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es wird eigentlich zunächst mal nicht der Unterschied zwischen dem zu simulierenden Flugzeug und dem Trägerflugzeug berechnet, sondern es wird nur das zu simulierende Flugzeug einzeln betrachtet. Man kann sich das ganz bildhaft vorstellen, so wie eine Flugsimulation am PC zu Hause. Der Pilot hat einen Steuerknüppel, er hat Gashebel, was man eben braucht zum Bedienen des Flugzeugs. Und diese Steuereingaben werden über den Computer in das mathematische Modell eingegeben und im Computer die Reaktion des mathematischen Modells berechnet. Dann beim PC wird es auf dem Bildschirm irgendwie dargestellt, wie sich das Flugzeug bewegt. Das machen wir hier nicht. Wir stellen es nicht dar, sondern wir benutzen dann die Modellfolgeregelung, die im Hintergrund das Trägerflugzeug so steuert, also dann in dem Fall jetzt die Eingaben auf die Steuerflächen des Trägerflugzeuges gibt, sodass die beiden Flugzustände übereinstimmen. Also wenn du zum Beispiel den Knüppel ein Stückchen nach links tust, was im simulierten Modell zu einer Rollrate von 10 Grad pro Sekunde führen würde, dann haben wir quasi den Flugzustand 10 Grad Rollen erzeugt, mhm, und das wird dann die Modellfolgeregelung so die Steuerflächen am Host, am Trägerflugzeug einstellen, dass der auch 10 Grad pro genau, Sekunde rollt. Genau. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen mal die EC-135 angucken? Deutlich größer das Ding als die Bo 105, ne? Wow. Ja, speziell dieser Hubschrauber hat auch ein höheres Landegestell, weil unter dem Rumpf auch immer wieder Sensoren angebracht Dachte werden mir, sollen. Ja, der Hubschrauber ist also im Prinzip da noch eine viel, wissenschaftlich gesehen, noch eine viel interessantere Spielwiese, weil er aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften, die Unsymmetrie, die durch den Rotor entsteht, und die komplizierte Rotoransteuerung regelungstechnisch schwieriger zu beherrschen ist als ein Verkehrsflugzeug, was wirklich aerodynamisch sauber ist, mit im normalen Flug jedenfalls mit mehreren Triebwerken symmetrisch angetrieben ist und von daher von Haus aus schon so gute Flugeigenschaften aufweist, dass der Regler also heutzutage relativ einfach und relativ zielsicher ausgelegt werden kann. Da gibt es diese schöne Metapher. Ein Flugzeug muss man sich vorstellen, oder die Steuerung eines Flugzeugs oder die dynamischen Eigenschaften eines Flugzeugs kann man sich vorstellen als eine sozusagen Salatschüssel, in die lege ich eine Kugel rein, und wenn ich die Kugel aus dem Mittelpunkt auslenke, dann geht sie von selber wieder zurück, dynamisch stabil. Gilt natürlich nicht für alle Flugzeuge, aber generell. Und bei Hubschraubern ist es eben andersrum. Man muss sich das so vorstellen, dass man einen Golfball auf einem Fußball balanciert und jede Auslenkung zu einer Instabilität führt. Zumindest tendenziell. Ja, tendenziell ist das sicherlich richtig, wobei es ganz so extrem, glaube ich, nicht ist. Aber der Pilot muss hier jedenfalls ständig den Flugzustand beobachten und auch korrigierend eingreifen. Deswegen ist das natürlich forschungstechnisch ein interessantes Gebiet. Und zum Beispiel Schwebeflug für Rettungseinsätze oder Beobachtungseinsätze, wo die Kamera besonders ruhig in der Luft gehalten werden soll, oder automatische Landesysteme. Ja. Wären das dann gerade Beispiele, die hier auch eben erforscht werden, zum Beispiel ein Positionshalte-Hover-System? Ja, genau. Okay, hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt, ob Ihnen ein, zwei Beispiele einfallen. Ja, also bei diesem Hubschrauber, wie gesagt, jetzt mit etwas Vorsicht, na, an der Stelle bin ich eben nicht ganz so firm, geht es auch darum, den Hubschrauber mit einer Sensorik auszurüsten, die auch bei Nebel und schlechtem Wetter dem Piloten eine Landung ermöglicht. Und eventuell eben auch bis hin zu einem automatischen Landesystem, was beim Flächenflugzeug ja schon Stand der Technik ist seit vielen, vielen Jahren. Da gab es ja auch im Rahmen der ganzen Golfkriege und so immer das Problem des Dustouts, wenn ich in der Wüste irgendwo lande und durch den Rotor so viel Sand aufwirbel, dass ich nicht mehr sehen kann, wie hoch ich noch bin. Ne? Das ist gerade so ein Problem. Ansonsten, wenn man mal reinschaut, dann sieht man eben im Cockpit so ein paar Unterschiede, unter anderem großes Display, aber hauptsächlich hinten die rote Konsole. Das ist der Platz des Flugversuchsingenieurs. Mhm. Und was kann der dann konkret tun? Kann der zum Beispiel während des Flugs die Parameter des simulierten Modells verändern? Wie es hier beim Hubschrauber ist, weiß ich nicht. Beim ATAS geht es nicht. Also okay. Das entspricht auch der Philosophie, was wir vorhin eingangs besprochen hatten. Man macht im Flug nur das, was vorher geplant und gebrieft worden ist. Und deswegen verändert man auch keine Modelleigenschaft. Okay. Mhm. Was wir sehr wohl tun können, ist, dass wir verschiedene Modelle an Bord softwaretechnisch zur Verfügung haben und dann zwischen den Modellen umschalten. Ah, ja. Okay, ja, gut. Oder dass wir bestimmte Parametersätze zur Verfügung haben, die vorher im Bodensimulator erprobt worden sind und die dann im Flug auch wahlweise aufgeschaltet werden können. Ja, ja. Das heißt, die Aufgabe des Flugversuchsingenieurs ist dann eben auch viel Beobachtung, also Wahrnehmung dessen, was passiert. Die Hauptaufgabe des Flugversuchsingenieurs ist, den Flugversuch zu leiten. Also er führt gewissermaßen die Regie an Bord. Also nach dem Motto, jetzt 100 Meter steigen. Ja, so detailliert vielleicht nicht, aber wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, es wird vor jedem Flug eine Flugtestkarte mit den einzelnen Programmpunkten erstellt. Als Pilot hat man oftmals das Problem, dass man natürlich beide Hände voll zu tun hat, dass man auf die Instrumente schauen muss, dass man rausschauen muss, was auch immer, und man nicht nebenher die Testkarte lesen kann. Man versucht das irgendwie, sich da vielleicht hinzuheften und mit einem Auge mitzuverfolgen. Aber die klassische Aufgabe des Flugversuchsingenieurs wäre es, diese Flugtestkarte Punkt für Punkt anzukündigen. Mhm. Dadurch, dass man es vorher gebrieft hat, weiß der Pilot dann, was er zu tun hat, wenn er das entsprechende Stichwort hört. Okay. Also man muss ihm in aller Regel nicht sagen, jetzt 100 Meter steigen, sondern man sagt, nächster Programmpunkt ist jetzt Steigflug unter den und den Bedingungen beispielsweise. Ja. Können Sie was sagen zur Belastung, die man während solcher Flüge hat? Also wenn man ein normales Verkehrsflugzeug, keine Ahnung, wie weit das an seine Belastungsgrenze geht, wenn das jetzt 10% wären, wie weit würden Sie dann rangehen während Ihrer Versuche? Das kommt sehr darauf an, zu welchem Zweck die Versuche dienen. Wenn es darum geht, wie wir vorhin schon mal besprochen hatten, einen Außenanbau zu erproben und die Flugeigenschaften des Flugzeugs mit diesem Außenanbau zu erproben, dann würde man natürlich auch die Grenzen des Flugbereichs anschauen. Aber Sie können ja nicht so lange fliegen, bis die Tragflächen abbrechen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Da ist es so, dass natürlich vorher eine Strukturberechnung stattgefunden hat. Und bei uns ist es in aller Regel so, dass die Außenanbauten eine relativ geringe zusätzliche strukturelle Belastung darstellen. Wenn es dann wirklich mal ins Eingemachte geht, wie man so schön sagt, dann wird eben auch eine sehr aufwendige Nachweisführung vorher gemacht. Und teilweise kann es eben auch sein, dass für unseren Flugbetrieb dann zusätzliche Einschränkungen ausgesprochen werden, was die Belastung betrifft. Also dass wir beispielsweise nicht mehr die normal zugelassene Höchstgeschwindigkeit fliegen, sondern nur noch bis zu einer geringeren Geschwindigkeit, was dann für so einen temporären Einsatz des Sensors ausreichend ist, um das Projekt durchzuführen. Ich habe da oben vorhin einen Fallschirmpacktisch gesehen. Haben Sie dann typischerweise Fallschirme dabei? Sehr selten. Viele Versuche finden heutzutage ohnehin in Bodennähe statt, weil die Landephase eben doch das Entscheidende ist. Und bei diesen Versuchen macht es dann auch keinen Sinn, Fallschirme zu tragen. Außerdem muss das Flugzeug natürlich geeignet sein, um wirklich mit Fallschirm das Flugzeug im Notfall verlassen zu können. Und das ist eigentlich bei uns nur bei einem Flugzeug der Fall. Segelflugzeug? Nein, beim ATAS. Ah ja, okay. Also beim Segelflugzeug natürlich auch. Ja. Und wir haben noch ein einmotoriges Flugzeug, bei dem gibt es auch einen Notabwurf, wo man also mit Fallschirm aussteigen könnte. Wobei wir dieses Flugzeug nicht für Erprobungszwecke einsetzen. Also da eigentlich der Bedarf für Fallschirme eher selten ist. Da ist es eher beim Segelflugzeuge schleppen oder bei Filmflügen, wo man dann einen Fallschirm mitnehmen würde. Aber der ATAS, aber wir sollten jetzt vielleicht wirklich mal rübergehen. Ne? Der ATAS, der hat einen, ist auch wieder ein englischer Begriff, In-Flight Emergency Exit, also ein Notausstieg, der während des Fluges eben auch geöffnet werden kann. Ja. Da sind kleine Sprengkapseln drin, die Tür dann raussprengen. Und da werden verschiedentlich dann auch mal Flüge durchgeführt, bei denen wir auch einen Fallschirm tragen. sky, wind on my skin, mountain tops oh so high. In the land of my birth, there's a stirring now, stirring oh so profound. Oh, I'm just a lonely bartending tales of the days gone before. But I'll tell you this, there's a stirring now, stirring oh so profound. And the songs tell of Scotland the brave, brave the soldiers must be. There's a new tyranny on the doorstep, there's a new enemy we must face. It's the enemy all within us, and it's holding us back, holding us down. Scotland must rise above it, throw down your swords, brothers, be brothers again. Strike down your brother. To the man with a blade in his hand, wasn't he so different for you? Will you tell his children, oh, your daddy's not coming home, for his brother has killed him. It was all for the sake of a blade. The songs tell of Scotland the brave, brave the soldiers must be. There's a new tyranny on the doorstep, there's a new enemy we must face. It's the enemy all within us, and it's holding us back, holding us down. Scotland must rise above it, throw down your swords, let brothers be brothers again. So, wir sind jetzt von der Hubschrauberhalle in die Flugzeughalle gegangen. Die ist deutlich größer und nagelneu. Es hat auch noch viel Platz drin, was damit zu tun hat, dass da der ATRA, der Flugversuchs-Airbus, über den wir heute jetzt nicht im Detail reden werden, in Zukunft untergestellt werden soll. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ja schon über In-Flight-Simulatoren gesprochen, also machen wir dann auch mal hier weiter. Ja. Der ATAS ist eine modifizierte VFW 614. ATAS steht für Advanced Technologies Testing Aircraft System, gibt schon einen gewissen Hinweis auf die Infrastruktur des Flugzeugs, schauen wir uns gleich noch an. Das Flugzeug als solches, wie es hier steht, war ursprünglich auch mal als Verkehrsflugzeug gedacht, mit einer Bestuhlung für 44 Passagiere, hauptsächlich für kurze Strecken ausgelegt. Deswegen hat man damals nicht so viel Wert auf eine hohe Maximalgeschwindigkeit gelegt, sondern mehr auf robusten Einsatz, auf Starts und Landungen, auf kurzen, nach Möglichkeit auch unbefestigten Pisten. Man muss dazu sagen, der Entwurf stammt aus den 60er und 70er Jahren. Das war eine Zeit, wo das Jet-Zeitalter gerade erst im Entstehen war und noch sehr viele Propellerflugzeuge unterwegs waren. Und dieses Flugzeug aufgrund seiner Größe und Einsatzspezifikation zielte eigentlich eher auf einen Bereich, der damals noch nicht von Jets, sondern von Propellermaschinen abgedeckt wurde. Ja. Die Geschichte der 614 ist eine lange Geschichte für sich selbst. Da wurden auch Bücher drüber geschrieben. Das Flugzeug ist in nur sehr wenigen Stückzahlen produziert worden und anschließend wurde die Serie wieder eingestellt, weil es leider nicht zu einem kommerziellen Erfolg geführt wurde oder geführt werden konnte. Ja. Was sehr schade ist, weil das Flugzeug aus technischer Hinsicht hervorragend gelungen ist. Es ist sehr robust, sehr zuverlässig, auch speziell für unsere Zwecke sehr gut geeignet, weil es hervorragende Flugeigenschaften hat. Aber es konnte sich nicht am Markt behaupten, was sehr schade ist, weil die Entwicklung also doch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden war und mit sehr vielen Rückschlägen verbunden war, die das damalige Entwicklungsteam dann mit sehr viel persönlichem Einsatz schlussendlich doch noch zum glücklichen Ende gebracht hat. Und nachdem man das dann geschafft hatte, hat es natürlich sehr viele doch sehr stark getroffen, dass die Produktion eingestellt wurde. Ja. Es war insofern auch sehr unglücklich, weil viele der wenigen schon ausgelieferten Flugzeuge zurückgekauft wurden und zerstört wurden. Man wollte als Hersteller damals nicht für den Product Support zuständig sein. Ja. Es sind glücklicherweise einige Flugzeuge der Zerstörung entgangen. Drei kannte man bis Ende der 90er Jahre noch aus dem Fernsehen. Die waren bei der Luftwaffe als VIP-Transporter für Regierungsmitglieder noch im Einsatz. Und das markante Erkennungsmerkmal ist ja die Triebwerksanordnung auf dem Flügel. Ja. Also das muss ich mir vorstellen, wie ein Triebwerk, das statt drunter zu hängen, drauf steht und von weit weg eigentlich so aussieht, wie wenn die Triebwerke wie bei den moderneren Fokkers hinten am Rumpf angebracht wären. Genau. Na? Ja, diese Anordnung hat sich nicht durchgesetzt, weil sie doch durchaus einige Nachteile hat. Der Grund, weshalb man sich damals dafür entschieden hat, ist zum einen der geplante Einsatz auf Schotterpisten. Das Flugzeug ist also über dem Flügel sehr gut geschützt von irgendwelchen Steinchen oder Dreck, was die Fahrwerke eventuell beim Startlauf aufschleudern. Der andere Grund ist auch, dass die Lärmabschattung zum Boden sehr gering ist. Die Lärmabstrahlung nach unten ist durch die Abschattung des Flügels sehr gering. Ja. Das Flugzeug war für die damalige Zeit sensationell leise, was in der Zeit leider noch niemanden so richtig interessiert hat. Ja. Heute wäre das sicherlich ein ganz anderes Thema. Und ein weiterer Grund ist auch noch, dass man sieht das hier, die Treppe in die Tür integrieren wollte. Das schafft man nicht, wenn man ein hochbeiniges Fahrwerk bauen muss mit Triebwerken, die unter dem Flügel hängen. Ja, ja, und diese integrierte Treppe, die kann man entweder bei dieser Anordnung oder bei Heckanordnung realisieren. Die sollte eben auch eine Unabhängigkeit des Flugzeugs von irgendwelchem Bodengerät sicherstellen. Also man wollte damit kleine Flugplätze anfliegen, die keine Treppen haben, keine externe Stromversorgung. Das Flugzeug sollte völlig autark operieren können. Mhm. Es ist auch in technischer Hinsicht sehr gut gelungen. Aber möglicherweise, weil man es eben zu gut gemacht hat, ist es vielleicht auch zu teuer geworden. Ich weiß es nicht. Das ist klar. Die Stelle der Geschichte, wo dann eben auch sehr viel Spekulation einsetzt, sehr viele verschiedene Meinungen existieren. Ich habe dann oft auch Politik, welche Airline welche Flugzeuge kauft und was wo gebaut und subventioniert wird und so weiter. Ja, wobei meines Wissens die Airlines das Flugzeug, die das schon im Betrieb hatten, die wollten das eigentlich gar nicht mehr hergeben. Also die waren sehr zufrieden mit dem Flugzeug. Ein Grund, der sicherlich auch dazu beigetragen hat, war die Fusion der Vereinigten Flugzeugwerke mit Fokker. Fokker hatte zu der Zeit ein recht ähnliches Produkt auf dem Markt und war dann aber für das Marketing des Gesamtangebotes, also auch für dieses Flugzeug, zuständig. Und an dieser Stelle ist auch Spekulation, aber es gibt eben böse Zungen, die behaupten, dass Fokker natürlich vorrangig erstmal die eigenen Produkte vermarktet hat und dann in zweiter Linie erst dieses Flugzeug angeboten hat. Ja, ja. Naja, wie gesagt, das ist viel Spekulation und war auch lange vor meiner Zeit. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur das wiedergeben, was mir andere berichtet haben. Wollen wir vielleicht mal einen Blick ins Cockpit werfen und das die verschiedenen... Das können wir machen. Vielleicht bevor wir reingehen, gehen wir nochmal kurz an den Noseboom. Den haben wir gerade beim Hubschrauber schon mal gesehen. Hier haben wir den auch wieder. Der Unterschied zum Noseboom des Hubschraubers ist, dass es sich hier um eine Fünflochsonde handelt. Wenn wir mal diese Entwässerungsbohrung nicht betrachten, sondern nur diese hier vorne, sieht man ein Loch, was also wirklich zentral nach vorne geht zur Erfassung des Staudrucks und dann noch hier vier über den Umfang verteilte Löcher. Und der Trick dieser Anordnung ist, dass sich zwischen den Löchern je nach Anströmwinkel Druckdifferenzen aufbauen, die von einem Sensor oder von mehreren Sensoren erfasst werden im Inneren des Flugzeugs. Und auf die Art kann man eben sehr präzise nach einer recht aufwendigen Kalibrierung die Fluggeschwindigkeit bestimmen und auch Anstellwinkel und Schiebewinkel sehr Anstellwinkel genau messen. Ist der Winkel zwischen Luftströmung und sozusagen Flügelsehne. Ja, genau. Also quasi der Winkel, mit dem das Flugzeug über den Horizont guckt. Stimmt nicht ganz, aber bildlich genau, halbwegs. Ja. Und Schiebewinkel ist sozusagen die Abweichung vom Geradeausgucken beim Geradeausfliegen. Richtig, genau. Und ja. Der sollte in normalen Flugzuständen eigentlich immer null sein. Ja. Aus Widerstandsgründen und nicht zuletzt auch wegen des Passagierkomforts. Ja. Ist der Grund, warum die Segelflieger einen Faden auf der Haube haben. Richtig, genau. Den haben wir nicht. Würde aber auch funktionieren, ne? Ja, man muss den Faden ja in der Mitte anbauen und dann stimmt, haben wir die breite Strebe, da sehen wir den nicht. Ja. Verändert dieser Noseboom die Flugeigenschaften? Ja, in gewissen Grenzen schon. Aber in diesem Fall ist das eigentlich kaum spürbar. Er hat sicherlich auch einen geringen Einfluss auf die Flugleistung, also er macht natürlich einen gewissen Zusatzwiderstand, aber es ist für unsere Anwendungszwecke vernachlässigbar. Wir sind dann mal in die ATAS reingegangen, da liefen natürlich ein paar Gerätschaften und Lüfter, daher ein bisschen Hintergrundlärm. Ja, jetzt sitzen wir hier also im Cockpit der VfW 614 ATAS und man sieht schon auf den ersten Blick, dass das Flugzeug an sich schon ein bisschen älter ist, ja. Weil sehr viele mechanische Anzeigeinstrumente vorhanden sind. Das Cockpit ist sehr typisch für ein Cockpit aus den 70er Jahren, als man noch keine Bildschirme im Cockpit verwendete. Was aber auch auffällt, ist, dass wir auf der linken Seite eben doch Bildschirme haben. Die sind Teil des Versuchssystems und sind nachgerüstet. Mhm. Genauso wie der Sidestick eben auch nachgerüstet ist. Auf der rechten Seite ist die Steuersäule, wie sie im ursprünglichen Zustand mal auf beiden Seiten vorhanden waren. Mhm. Das wäre eben so der normale Rüstzustand eines Verkehrsflugzeuges mit zwei Steuersäulen auf jeder Cockpitseite, zumindest eines normalen Verkehrsflugzeuges ja. der damaligen Zeit, sagen ja. wir mal. Und die Steuerübertragung, muss jetzt mal kurz nach hinten schauen, aber ich glaube, es stört nicht, wenn ich das mal mache. Wenn ich jetzt also hier was bewege, diese Drehung am Lenkrad, bildlich gesprochen, ja. bewegt das Querruder. Ja. Wenn man jetzt zum Fenster rausschauen würde, würde man eben die Bewegung sehen, so wie ich sie hier eingebe. Ja. Die Übertragung erfolgt in diesem Fall mit Steuerseilen und entsprechend funktioniert das auch mit allen anderen Rudern ja. am Leitwerk, mit ja. dem Höhenruder, mit dem Seitenruder. Wenn man den Sidestick bewegt, mal probieren, ja. dann passiert gar nichts. Einfach gar nichts. Genau. Das ja. liegt daran, dass das Fly-by-Wire-System hier am Boden gerade nicht in Betrieb ist. Wenn es in Betrieb wäre, würde die Steuereingabe des Sidesticks über Drähte an die Computer übertragen werden. Die Computer machen dann irgendetwas mit dieser Steuereingabe und geben sie an die hydraulischen Stellmotoren, an die Steuerflächen weiter. Und was diese Computer machen, das hängt eben bei uns vom Experiment ab. Und das ist ja. der Clou dieses Flugzeugs. Viele Leute sagen immer, Fly-by-Wire gibt es doch schon seit zig Jahren, ist doch nichts Neues. Ist auch so. Ist auch nicht unser Ziel, dass wir jetzt hier zeigen wollen, dass das was Tolles ist, sondern wir benutzen das Fly-by-Wire-System als Mittel zum Zweck. Ja, ja. Gibt es dann Feedback? Bewegt sich die Steuersäule auch, wenn ich im simulierten Modus am Fly-by-Wire rumspiel? Das ist so, ja. Das Besondere an diesem Flugzeug ist eben, dass es beides gibt, aber die beiden Steuerungssysteme können miteinander verbunden werden oder auch getrennt werden. Man sieht hier den roten Knopf. Ah. Die Verbindung der beiden Steuerungssysteme erfolgt über elektromechanische Kupplungen. Wenn die Kupplung geschlossen ist, dann bewegt sich die Steuersäule mit. Wenn jetzt das System irgendetwas Unvorhergesehenes tut, kann der Sicherheitspilot jederzeit durch Drücken auf den roten Knopf diese Kupplung öffnen und dann fliegt er wieder. Sind beide Steuerungen voneinander getrennt und dann fliegt er wieder. Ja, ja, ja, ja, ja. Wenn Sie jetzt mal auf Ihre eigene Erfahrung zurückblicken, was für Flugzeuge haben Sie damit beispielsweise schon simuliert? Also man muss sich vorstellen, das Flugzeug hier jetzt vergleichbar ganz grob, wer es kennt, vielleicht mit einer Fokker 75, bisschen kürzer, bisschen aber kleiner, ja. doch ein richtiges Flugzeug. Gibt es ein paar Beispiele für andere Flugzeuge, die Sie damit simuliert haben? Ja, es gibt im Wesentlichen ein Beispiel, die Fairchild Dornier 728. Mhm. Das war ein sehr aufwendiges Projekt, was wir für den Hersteller gemacht haben. Das war die düsenbetriebene 328, ne? Oder? Nein, das ist eine Nummer größer. Okay. Ja, genau. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube ein 70-Sitzer. Okay. Also noch größer als dieses Flugzeug hier, ja. Was dann leider eben nicht mehr abgeschlossen werden konnte. Ne? Der Prototyp ist, glaube ich, kurz vor dem Erstflug gewesen, als die Firma dann in die Insolvenz gegangen ist, was sehr schade ist. Also das ist eine sehr aufwendige In-Flight-Simulation eines Komplettflugzeugs gewesen. Was wir sonst auch relativ häufig gemacht haben, war einzelne Flugphasen simulieren. Es gab da auch manchmal so etwas theoretischere Fragestellungen. Zum Beispiel wurden auch mal Raumgleiter simuliert, also so Space Shuttle, da gab es ja auch noch andere Projekte. Ja. Helmes hieß es, glaube ich. Ja, genau. Und die haben ja auch gewisse Anforderungen, die nicht vom Fliegen her rühren und deswegen leiden bei diesen Geräten die Flugeigenschaften dann noch etwas. Ja. Ne? Ja. Und da haben wir eben auch mit diesem Flugzeug hier seinerzeit mal die zu erwartenden Flugeigenschaften eines solchen Gerätes in der Landephase simuliert. Wo Sie da gerade davon reden, beim Shuttle Training Aircraft, das ja zum Pilotentraining hergenommen wird für die Landephase beim Shuttle, gibt es zum einen zusätzliche Klappen, die so einen seltsamen Schiebewinkel erzeugen können, und zum anderen haben die das System so modifiziert, dass sie die Schubumkehr im Flug benutzen können. Ja. Haben Sie hier auch so in Anführungszeichen radikale Dinge gemacht, oder? Nein, so radikale Dinge haben wir nicht gemacht. Das ist auch genau das, was unsere In-Flight-Simulation für den Raumgleiter nicht perfekt gemacht hat. Wir konnten den Bahnneigungswinkel nicht realisieren. Ja, genau. Wird zu schnell dann, ne? Genau. Und das ist der Grund, warum bei diesem anderen Flugzeug die Schubumkehr im Flug benutzt werden kann, was normalerweise nicht vorgesehen ist. Hat der hier überhaupt Schubumkehr? Nein, ja, hat okay, er nicht. Dann. Nee, das Einzige, was man vielleicht als halbwegs radikal bezeichnen kann, wenn überhaupt, sind die sogenannten Direct-Lift-Control-Flaps. Aha, das sind zusätzliche Klappen, die an den normalen Landeklappen noch angebracht worden sind und die auch über das Fly-by-Wire-System mit schnellen Aktuatoren bedient werden können. Der Grund für diese Direct-Lift-Control-Flaps ist die Aktivierung dieses vertikalen Freiheitsgrades. Also ein Flugzeug kann normalerweise nicht wie ein Hubschrauber Vertikalbewegungen nach oben oder unten direkt ausführen, sondern immer nur indirekt über einen Steig- oder Sinkflug. Oder nach unten mit Spoilern in gewissen Grenzen. Ja, genau, richtig. Ja. Aber dann ist es natürlich mit einem Widerstandszuwachs verbunden, was ein unerwünschter Nebeneffekt wäre in diesem Fall. Und diese Direct-Lift-Control-Flaps, die können das auch nicht perfekt. Also auch da treten Widerstandseffekte auf, aber die können für begrenzte Zeit das Flugzeug senkrecht nach oben oder nach unten bewegen. Mhm. Und das ist eben wichtig für die In-Flight-Simulation und erforderlich, wenn man Flugzeuge anderer Größenordnung simuliert, um die Sicht aus dem Cockpit zur Übereinstimmung zu bringen. Das ist dann neben dem Noseboom die einzige bauliche Veränderung. Die einzige außensichtbare bauliche Veränderung. Ansonsten können wir jetzt auch gleich nochmal durch die Kabine gehen. Ja. Die meisten baulichen Veränderungen befinden sich hier im Inneren des Flugzeugs. Ja. So, hier sehen wir jetzt auch tatsächlich mal ein buntes Bildchen. Das ist der Arbeitsplatz des Flugversuchsingenieurs, der hier gerade damit beschäftigt ist, die Vorbereitungen für den nächsten Flug zu treffen. Er hat hier hinten in der Kabine nochmal auf den Zeigerinstrumenten die wichtigsten Informationen über den Flugzustand. Das ist im Wesentlichen die Fluggeschwindigkeit, das ist die Flughöhe und das ist auch die Richtung, also das Heading, wie man als Pilot sagt, des Flugzeugs. Und er hat auch noch so ein paar Navigationsanzeigen, damit er ungefähr die Position nachvollziehen kann. Und er hat ansonsten hier noch jede Menge weitere Bildschirme und Schalter und Uhren, die alle dann mit dem Flugversuchssystem verbunden sind. Also er kann hier alle wesentlichen Systeme des Fly-by-Wire-Systems und der Messdatenerfassung überwachen. Wir haben natürlich auch eine zusätzliche Energieversorgung für das Fly-by-Wire-System. Die besteht aus einer elektrischen Versorgung und aus einer Hydraulikversorgung. Auch das kann er hier hinten überwachen und auch in Betrieb nehmen und abschalten. Mhm. Und er kann sich auf diesem großen Bildschirm in der Mitte die wesentlichen Messdaten anzeigen lassen. Also hier kann er selber bestimmen, was er sich auf dem Bildschirm holt. Ja. Also entweder hier nochmal so eine Nachbildung der Fluginstrumente, er kann aber auch jeden einzelnen Messdatenkanal sich anschauen. Okay. Und die ganzen anderen Arbeitsplätze hier, die wir hier sehen, muss ich das so vorstellen, das ist wie eine Passagierflugzeugkabine, wo nur jede dritte Sitzreihe drin ist und in dem restlichen Platz stehen große Schaltschränke mit eben entsprechenden Arbeitskonsolen und vielen Blackboxes, wo wahrscheinlich das Fly-by-Wire-System implementiert ist. So ist das, genau. Und jede Menge Kabelbäumen hier überall. Genau. Ja, man hat damals bei der Umrüstung des Flugzeugs die Philosophie verfolgt, dass man das Fly-by-Wire-System und alles, was dazugehört, wirklich zusätzlich zu den Basissystemen installieren möchte, um möglichst wenig Interferenzen zu erzeugen. Das heißt also, wir haben zur Erfassung bestimmter Signale Sensoren, die eigentlich schon an Bord gewesen wären, nochmal vorhanden, die dann ausschließlich dem Zweck dienen, die Messanlage mit Daten zu versorgen, aber im Fall eines Ausfalls, eines Fehlers keine Rückwirkung auf das Flugzeug selbst haben. Ja, und das heißt natürlich auch, dass die ganzen Areas, wo die normalen Blackboxes stehen, sind alle schon voll. Deshalb steht der Kram hier in der Kabine. Ja, man hätte sich auch Plätze anderswo überlegen können, aber an dieser Stelle wollte man eigentlich eine gute Zugänglichkeit haben. Wir brauchen den Platz nicht für Passagiere. Klar. Und es ist sehr viel einfacher, die Blackboxes hier in der Kabine zugänglich zu haben. Viele haben auch irgendwelche Testanzeigen, man sieht die jetzt nicht, aber so viele rote, grüne Lämpchen, was unter Umständen für den Flugversuchsingenieur auch während des Fluges mal eine interessante Information darstellt. Wenn die irgendwo in Avionic Base verbaut wären, hätte er da einfach keinen Blick und keinen Zugriff drauf. Ja. Wenn Sie da Flugversuche machen, kriegen Sie da irgendwelche Restricted Airspaces, wo Sie dann alleine sind oder... Das hängt vom Flugversuch ab. Also sehr vieles können wir in Anführungsstrichen in freier Wildbahn machen. Ja. Das koordinieren wir vorher mit der Flugsicherung und kriegen dann einen Luftraum zugewiesen, der von anderen dann zu der Zeit nicht frequentiert wird. Das geht natürlich nur in Absprache mit der Flugsicherung und auch nur zu bestimmten Zeiten. Ja. Und klar, wenn Sie natürlich am Flughafen die Verkehrsführung ausprobieren wollen, dann wäre es natürlich Unsinn. Ja, erstens das. Und zweitens gibt es dann aber auch Versuche, wo man sich wirklich fernab von allen veröffentlichten Airbase-Systemen bewegt oder ständig irgendwelche größeren Höhenwechsel vollziehen muss. Und dann würden wir wirklich in einen beschränkten und ausschließlich für Flugversuche reservierten Luftraum gehen. Ja. Vielleicht nochmal noch kurz eine Frage. Würden mit dem ATAS wirklich nur andere Flugzeuge simuliert oder geht es zum Beispiel auch um die Simulation und Erprobung von zum Beispiel Instrumenten oder anderen Pilot-Mensch-Maschine-Interaktions... Also man muss dazu sagen, dass diese In-Flight-Simulation die ursprüngliche Idee dieses Flugzeugs war. Und diese Idee liegt im Grundkonzept dieses Flugzeugs beziehungsweise der Modifikationen zugrunde. Es hat sich im Laufe der inzwischen langjährigen Betriebszeit allerdings gezeigt, dass die Infrastruktur von sehr vielen anderen auch genutzt werden können. Das hier, was wir jetzt gerade sehen, das sind übrigens diese Direct Lift Control Flaps. Ja. Die Landeklappe, die ist jetzt so ein Stück ausgeschlagen. Wir können vielleicht mal nach hinten gehen, da sieht man das ganz gut. Ja, ursprünglich ist dieser Bereich hier einteilig gewesen und die Landeklappe. Ja. Und der Antrieb für die Landeklappe steckt hier drin in diesen Fairings. Diese Klappen sind die sogenannten DLC-Flaps, die sind eben zusätzlich angebaut worden und haben auch einen eigenen Aktuator bekommen. Ja. Und damit die sich frei bewegen können, muss die Landeklappe ein Stück weit ausgefahren sein, damit eben dieser Bereich der Landeklappe von der oberen Flügelstruktur frei ist. Ja. Und das ist eben das erwähnte Mittel, um das Flugzeug zu diesen Vertikalbewegungen zumindest kurzzeitig in die Lage zu versetzen. Ja. Das nur gerade am Rande, weil es sich gerade bewegt hatte. Ja, wir waren bei der Ausstattung des Flugzeugs und bei anderen Experimenten. Genau, ja. Also was beispielsweise ideal ist, ist, oder nee, umgekehrt, das Flugzeug ist ideal für alle Flugführungsaufgaben geeignet. Wir können aufgrund des Datenlinks und aufgrund der Telemetrie Verbindungen zu unserer Bodenstation hier herstellen. Da draußen haben wir einen Gittermast mit einer Antenne oder mit vielen Antennen, sodass wir das Flugzeug hier im norddeutschen Luftraum über eine große Entfernung verfolgen können und Daten während des Fluges austauschen können. Und dadurch kann man eben die Position des Flugzeugs am Boden sehr genau mitverfolgen. Man kann dem Flugzeug vom Boden über diese Datenlink-Verbindung Trajektorien, also vorausberechnete Flugwege, übermitteln, die dann mit Hilfe des Fly-by-Wire-Systems im Flugzeug automatisch abgeflogen werden. Das ist ein sehr interessantes Forschungsgebiet und auch ein sehr aktuelles, weil nicht nur die räumliche Trajektorie eine Rolle spielt, sondern auch die Zeit, zu der das Flugzeug an bestimmten Punkten dieser Trajektorie ist, eine Rolle spielt. Was wäre da der Real-World-Einsatz für sowas? Fernsteuerung im Rahmen von, na, so nach dem Motto, die Flugzeuge werden statt per Funk zu sagen, jetzt 30 Grad rechts, werden direkt ferngesteuert bei Flughäfen? Oder? Ja, ferngesteuert würde ich in dem Fall vielleicht nicht sagen. Auch das gäbe es, aber hauptsächlich eben für militärische Zwecke. Im Verkehrsflugzeugbereich wäre das zum einen Free-Flight-Szenario, sagt man, also zum einen das Lösen von vordefinierten Airway-Systemen, von Luftstraßensystemen. Man könnte dadurch dann eben wirklich den optimalen, für jedes Flugzeug optimalen Flugweg realisieren. Das geht im Moment nicht, weil man natürlich alle Flugwege irgendwie miteinander koordinieren muss. Das ist eben noch Zukunft. Aber würde eben über so eine Technik möglich sein, indem jedes Flugzeug zunächst mal, und deswegen eben nicht Fernlenkung, jedes Flugzeug legt selbst erstmal den optimalen Flugweg fest, übermittelt den Flugweg einschließlich der Zeit an eine Koordinierungsstelle am Boden, die von allen Flugzeugen diese Anfragen gewissermaßen einsammelt, koordiniert, auf Konflikte überprüft und entsprechend irgendwelcher Konflikte, die möglicherweise auftreten oder sehr sicher auftreten, dann modifizierte Trajektorien an die Flugzeuge zurücksendet. Es ist insofern so eine Art Verhandlungsprozess, der da eintritt, so lange bis jeder zufrieden ist, bis jedes Flugzeug eine so optimal wie mögliche Trajektorie zur Verfügung hat, die aber konfliktfrei mit dem anderen Teil im Luftverkehr ist. Und das geht natürlich durch Voice-Kommunikation einfach nicht mit der nötigen Bandbreite. Nein. Das ist sinnlos. Genau, nicht mit der notwendigen Bandbreite, ist ganz gut gesagt. Die Voice-Kommunikation benutzt ja eigentlich nur sehr einfache Mittel. Das ist Flughöhe, Flugrichtung und die Fluggeschwindigkeit. Ja. Immer dann, wenn ein Steig- und ein Sinkflug ins Spiel kommt, ist es schon von der Flugleistung des Flugzeugs natürlich abhängig, vom Ermessen des Piloten. Manchmal kriegt man von der Flugsicherung eine bestimmte Steig- oder Sinkrate vorgeschrieben. Es ist aber alles eben nur sehr ungenau und auch die Übertragung mittels Sprechfunk ist fehlerbehaftet. Ja. Also man muss sich vorstellen, ja, Luftverkehr geht weltweit und natürlich ist die Sprache im Luftverkehr Englisch, aber in vielen Ländern wird eben ja beispielsweise eben auch auf derselben Frequenz Russisch gesprochen oder Französisch oder Spanisch. Ja. Teilweise sprechen die Besatzung mit Akzent, teilweise sprechen die Lotsen mit Akzent, sodass es auch immer wieder zu Verständigungsproblemen kommt. Und auch dieses Problem könnte man eben mit Datenlink-Verbindungen umgehen. Allerdings muss dann natürlich auch der Datenlink zuverlässig sein. Und das ist ein eigenes Forschungsthema. Da gibt es aber prinzipiell natürlich Lösungsmöglichkeiten. Wir schicken es halt dreimal hin und her und wenn es dann dreimal richtig ankommt, dann passt es wahrscheinlich. Ja, nur da muss man dann auch die Technologie haben, um die Datenmenge an alle Luftfahrzeuge, die sich irgendwo gerade in der Umgebung befinden, übertragen zu können in der entsprechenden Zeit. Ja. Aber natürlich vom Grundsatz her funktioniert das. Man muss es in vielen Stellen noch zur Einsatzreife bringen und viele Detailprobleme noch lösen. Ja, und dann einfach auch einführen. Das ist ja bei solchen großen Systemen ein Riesenakt, das überhaupt dann überall natürlich zeitgleich und Übergangsphase und so weiter. Ja, man muss es natürlich so einführen, dass auch die bestehenden Flugzeuge, die noch nicht diese Ausrüstung haben, weiter in diesem System zurechtkommen. Ja. Klar. Ja. Also insofern ist das noch alles Zukunftsmusik. Ja. So damn hard to look into her eyes. She takes it as it comes. She tries to toe the line. golden mare, take any time, slowly getting there, winding her way through the puzzles of my life. She takes it so hard, she tries to throw the line, she tries to throw the line. Here she comes. Haben wir noch irgendwas im Zusammenhang mit dem fliegenden Simulator, irgendwas Wichtiges vergessen? Wir könnten noch vielleicht noch ein anderes Projekt ansprechen, was eben auch heutzutage immer wichtiger ist, ist energieeffiziente Flugzeuge zu entwickeln. Ja. Und ein Mittel zur Erzielung einer Kraftstoffersparnis ist die sogenannte Laminartechnologie. Mhm. Und das ist jetzt auch eine ganz gute Überleitung dann zu den anderen Flugzeugen, genau, die ja. wir hier haben, aber auch ein Thema, was mit diesem Flugzeug bearbeitet wird. Vielleicht ganz kurz, was ist Laminar? Laminare Strömung, das wissen die Hörer alle aus der Windkanal-Episode von, weiß ich nicht, Episode 10 oder 12. Also die Grundlage sollte da sein, aber was für eine Bedeutung kommt dem im Rahmen des Flugzeugdesigns zu? Ja, man kann es, ich versuche es jetzt mal mit möglichst wenigen und einfachen Worten auszudrücken. Also die laminare Strömung im Unterschied zur turbulenten Strömung bezeichnet den Zustand der Umströmung eines Flugzeugs in diesem Fall, aber auch eines jeden anderen Körpers in der sogenannten Grenzschicht. Also die Grenzschicht ist die Schicht der umströmenden Luft, die sich unmittelbar an der Oberfläche des umströmten Körpers, also hier am Flügel und am Rumpf und an den Leitwerken befindet. Ja. Diese Strömung hat die Eigenschaft, dass sie zunächst mal laminar beginnt. Das kennt man aus anschaulichen Beispielen beim Wasserhahn zum Beispiel. Wenn das Wasser aus dem Wasserhahn läuft, dann ist das zunächst mal ein glatter Strahl. Das heißt, die ganzen Partikel des Mediums, in dem Fall eben der Luft, strömen alle ordentlich nebeneinander her. Und irgendwann geht der Strömung die Puste aus. Dann fangen einzelne, ich spreche jetzt ein bisschen anschaulich, ja, fangen einzelne Pakete von Luftmolekülen zu stolpern an und beginnen sich zu verwirbeln. Und das ist dann der Punkt, wo aus der laminaren Strömung eine turbulente Strömung wird. Beim Wasserhahn erkennt man das daran, dass dann der Wasserstrahl sich eben so ein bisschen erweitert und wird weiß, ne? Ja, genau, so durchmischt mit Luft. Ja. Also man kann das da erkennen und genau dasselbe unsichtbar passiert eben mit der Luft auch. Jetzt ist es so, dass diese beiden unterschiedlichen Grundzustände, laminare und turbulente Grenzschicht, auch grundverschiedene Eigenschaften haben. Und die wesentliche Eigenschaft oder der wesentliche Unterschied ist eben, dass eine laminare Strömung sehr viel weniger Widerstand produziert als eine turbulente Strömung. Deswegen ist es das Ziel, einen möglichst großen Anteil der Umströmung, um ein Flugzeug laminar zu halten. Mhm, ja. Das geht aus bestimmten physikalischen Gründen nicht unbegrenzt. Man kann aber schon durch gezielte Formgebung des Flügels, also durch Auswahl bestimmter Profile, erwirken, dass die Strömung sehr lange laminar bleibt, bevor sie dann eben zwangsläufig irgendwann mal umschlägt. Ein großes Problem dabei ist, dass man eine sehr genaue Flügelkontur braucht. Mhm. Bei Segelflugzeugen gibt es das ja nun schon sehr lange. das wurde im Wesentlichen mit Einführung der Kunststoffbauweise ermöglicht. Keine Nieten, keine Dellen. Genau, wo man also eine sehr glatte Oberfläche erzielen konnte und wo man auch schon bei der Herstellung sehr genau die gewünschte Kontur einhalten konnte. Diese Oberflächen sind auch sehr verschmutzungsanfällig. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, sie sind nicht alltagstauglich. Segelflieger kennen das. Da wird vor jedem Flug erstmal auf Hochglanz poliert, nach jedem Flug nochmal. Ja. Und während des Fluges mit Mückenputzern, wenn dann doch mal eine Mücke dran klebt, die dann gleich wieder abgewischt. Ja. Das geht alles beim Verkehrsflugzeug nicht. Zum einen kann man nicht ständig den Flügel so sauber halten, wie man das beim Segelflugzeug tun würde. Zum anderen hat so ein Verkehrsflugzeug natürlich Enteisungssysteme und Hochauftriebssysteme, die unter anderem auch an der Flügelvorderkante eingebracht sind. Und da sind natürlich immer irgendwelche Spalte, Unebenheiten, Niete, was auch immer in der Kontur drin, die schon an der Flügelnase dafür sorgen, dass die eigentlich noch laminare Strömung schon turbulent wird. Und die Forschung geht nun dahin, zum einen Konturen zu entwickeln, die eine sehr lange laminare Laufstrecke ermöglichen. Das gelingt schon recht gut. Dann muss man sich natürlich noch um die andere Fragestellung kümmern, wie kriege ich das Problem mit der Reinhaltung gelöst. Ja. Da gibt es dann verschiedene Denkansätze, also beispielsweise irgendwelche Beschichtungen der Flügelnase, die den Insektenbefall oder Schmutzbefall generell möglichst gering halten. Stichwort Nanotechnologie kommt hier ins Spiel. Das sind dann schon wieder sehr spezielle Gebiete, wo wir uns dann als Piloten so im Detail schon nicht mehr so auskennen. Ja. Oder eben auch Klappensysteme, die keinen Spalt mehr haben. Oder eben auch der Verzicht auf ein Klappensystem an der Flügelnase und dafür eine Verbesserung der Hochauftriebssysteme an der Flügelhinterkante. Das sind alles so die Richtungen, die man untersucht. Und dazu haben wir auf diesem Flugzeug eben auch verschiedene Experimente gemacht. Dann konkret auch die Flügelform verändert, irgendwas drüber geklebt sozusagen? Genau, wir haben da sogenannte Profilhandschuhe auch auf diesem Flugzeug gehabt. Was das ist, können wir uns jetzt mal an dem anderen Flugzeug anschauen. Das sehen wir jetzt ganz anschaulich hier. Ja, jetzt stehen wir hier vor einem deutlich kleineren Flugzeug. Ja, so klassisches Sportflugzeug, wie der Laie wahrscheinlich sagen würde. Ja, wobei ganz so klassisch ist es nicht. Das ist das erste in vollständiger Kunststoffbauweise gebaute Motorflugzeug. Mhm. Ist leider auch über den Prototypenstadium nicht hinausgekommen. Zum Glück, sonst hätten sie es ja nicht bekommen. Ja, mag sein, obwohl möglicherweise hätten wir es auch bekommen, wenn dann anschließend noch eine Serie daraus entstanden wäre. Aber so ist es nun mal. Ja. Also wir betreiben dieses Flugzeug hier jedenfalls weiter und auch gerne weiter. Benutzen es hauptsächlich als Erprobungsträger für aerodynamische Untersuchungen. Und hier können wir jetzt mal das anschauen, was wir gerade eben schon erwähnt hatten, nämlich sogenannte Profilhandschuhe. Das sind veränderte Profilkonturen, veränderte Flügelkonturen, die mittels Spachtel und einer Glasfaserschicht auf den originalen Flügel aufgetragen sind. Wenn man da mit der Hand drüber fühlt, dann fühlt man das auch. Man sieht aber auch, dass die Profilierung leicht unterschiedlich ist. Ja. Diese Handschuhe, die wir hier auf diesem Flugzeug sehen, dienten im Wesentlichen dem Zweck, Auslegungskriterien zu entwickeln. Wie entwickle ich Profile, die eine große laminare Lauflänge aufweisen? Und man muss natürlich das irgendwie dann auch mal im Flug verifizieren. Man kann natürlich sehr viel ausrechnen und am Computer sieht das dann sehr schön aus und dann hat das Profil auch die gewünschten Eigenschaften. Ob es wirklich so ist, kann man nur im Flug nachmessen oder eben im Windkanal heutzutage auch. In vielen Fällen ist es einfacher, das einfach im freien Fluge zu machen. Ja. Man sieht hier noch so einzelne Pünktchen, das sind Druckmessbohrungen. Ja, das wäre jetzt meine Frage gemessen. Wie validiere ich denn, was der Rechner behauptet? Es gibt verschiedene Techniken, das sind so die typischen Techniken für Strömungsuntersuchungen. Zum einen Druckmessbohrungen, die über den Flügel verteilt sind, sodass man also an verschiedenen Stellen des Flügels den lokalen Druck messen kann und dann die gemessene Druckverteilung mit der berechneten Druckverteilung berechnen kann. Die Druckverteilung ist auch ein sehr wichtiges Hilfsmittel und auch ein sehr wichtiger Indikator für den laminarturbulenten Umschlag aufgrund der verschiedenen Eigenschaften dieser beiden Grundzustände. Wir haben hier auch noch Hitzdrahtsensoren und Heißfilmsensoren installiert. Das sind Sensoren, die die unterschiedliche Wärmeübertragung in der turbulenten und der laminaren Grenzschicht zunutze machen und detektieren können, in welchem Zustand sich die Strömung befindet. Man kann es ja nicht sehen. Ja, ja, genau. Oh gut, man könnte Fäden draufkleben, aber das ist wahrscheinlich zu unpräzise. Nein, die Fäden sind viel zu groß. Also die Verwirbelungen, die in der Grenzschicht stattfinden, sind sehr viel kleiner als ein Faden. Wenn ein Faden anfängt zu tanzen und sich abzulösen, dann ist die gesamte Strömung schon abgelöst, nicht nur die Grenzschicht. Nicht nur die Grenzschicht, ja, okay. Mhm. Dann ist jetzt gerade nicht installiert, aber ein anderes sehr hilfreiches Mittel sind Infrarotaufnahmen von der Flügeloberfläche. Auch da wird der unterschiedliche Wärmetransport in der laminaren und turbulenten Grenzschicht ausgenutzt. Und auf die Art kann man im Infrarotbild dann eben doch sehen, welcher Bereich laminar und welcher turbulent ist. Sind auch tatsächlich genau die gleichen Mittel wie die, die im Windkanal auch angewandt werden, oder? Genau, haben einige der Dinge auch die Messtechnik diskutiert? Ist eben sehr typisch und wird sowohl im Windkanal als auch im Flug angewendet und sowohl auf den kleinen Flugzeugen als auch auf den großen Flugzeugen. Okay. Auf dem Airbus werden wir nächstes Jahr ein Projekt planen, wir planen das jetzt schon, wir werden es nächstes Jahr durchführen, was im Grunde genommen dieselben Techniken einsetzt, aber eben auf dem repräsentativen Verkehrsflugzeugflügel. Ein Problem, das wir im Windkanal diskutiert haben, waren ja eben diese ganzen Ähnlichkeitszahlen, insbesondere die Drehzahl. Genau. Weswegen eben auch wichtig ist, dass man Flügel einer, also die Drehzahl letztendlich, ganz vereinfacht, ist das Produkt aus Fluggeschwindigkeit und Profilgröße. Und wenn ich jetzt halt ein großes Profil bei einer hohen Geschwindigkeit simulieren will, dann brauche ich tatsächlich genau diese Eigenschaften. Und das ist am Flugzeug halt möglicherweise einfacher als im Windkanal, weil ich da keine so hohen Geschwindigkeiten bei gleichzeitig großer Geometrie und so weiter. Genau. Also zum einen gelten für unterschiedliche Drehzahlbereiche auch unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Das heißt also, ein Flugzeugprofil, was für ein Segelflugzeug optimiert worden ist, ist noch lange nicht optimal für ein Verkehrsflugzeug und umgekehrt. Das heißt also, man muss für jeden Einsatzbereich eigene Auslegungskriterien haben und die auch dann speziell in diesem Bereich untersuchen und verifizieren. Und zum anderen muss man, um diese Messungen durchführen zu können, dann auch wirklich diese Reynolds-Zahlen, also sprich die Kombination aus Flügelgröße und Fluggeschwindigkeit erzeugen können. Und das ist im Windkanal nur schwierig möglich. Es gibt da natürlich Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen, aber im freien Flug hat man dann eben auch tatsächlich die wirklich dann vorliegenden Bedingungen. Sie haben gerade Airbus erwähnt, vielleicht ganz kurz, wir haben hier den ATAS als fliegenden Simulator, der Airbus, der ATRA war der Nachfolger, nur damit da das eingeordnet ist. Ja, genau, so wird das sein. Also das DLR hat jetzt die Flotte erweitert um den Airbus, um ein repräsentatives Verkehrsflugzeug, um ein typisches Verkehrsflugzeug zu haben, an dem man eben gezielt Forschungen für den Sektor Verkehrsflugzeuge betreiben kann. Wir machen das in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller. Auch das war eben damals ein Auswahlkriterium, dass man, wenn man in Europa auf dem Sektor Verkehrsflugzeuge forschen möchte und Untersuchungen machen möchte, dass man das natürlich dann mit dem in Europa ansässigen namhaften Hersteller tut. Und wird der dann auch ein, ich sag jetzt mal, gehacktes Fly-by-Wire-System haben? Ah, okay. Nein, das ist eben der große technische Unterschied zum ATAS. Der Airbus, der hat ja von Haus aus schon eine Fly-by-Wire-Steuerung. Das heißt also, dieses Konzept mit einem mechanischen Backup, wie wir das hier bei der 614 noch realisieren konnten, wird beim Airbus nicht möglich sein. Das heißt also, man könnte ja sagen, es gibt dann halt ein Experimental-Fly-by-Wire und ein normales und die werden halt softwaretechnisch getrennt, aber da fällt wahrscheinlich der Glaube an die Trennmöglichkeit, oder? Also möglich wäre es schon, zumindest theoretisch, aber die Flugsteuerungssoftware des Airbus und auch also Software und Hardware ist aus Sicherheitsgründen so dezentralisiert aufgebaut, dass es schwierig wäre, da eine dezidierte Schnittstelle zu schaffen. Es ist auch nicht das Ziel. Für einen In-Flight-Simulator braucht man auch idealerweise ein kleines, agiles Flugzeug, um eine möglichst große Palette von Flugeigenschaften nachbilden zu können. Ja. Also insofern, auch wenn der Airbus hier die Nachfolge des ATAS antreten wird, wird sich das Einsatzspektrum etwas verändern. Okay. Mhm. Wir können vielleicht nochmal auf die andere Seite gehen. Ja. Da sehen wir nämlich noch einen anderen Profilhandschuh. Der ist ein bisschen bunt. Und das sind beispielsweise eben verschiedene Flügelnasen. mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen, die für Reinhaltungsversuche verwendet wurden. Ja. In diesem Fall macht es jetzt gar nichts, dass man das nicht sehen kann, weil auch wenn man direkt davor steht, sieht man es nicht. Aber dieses Blech hat viele winzige kleine Löcher. Also diese Flügelnase, die wir hier sehen, die ist porös. Mhm. Und das ist ein der Versuch oder der Prototyp eines kombinierten Enteisungs- und Reinhaltungssystems. Man kann Flügel auf verschiedene Arten enteisen. Im Flug entweder durch Beheizung der Flügelnase, das ist das, was bei Verkehrsflugzeugen heute üblich ist. Man kann aber auch fluidische Enteisungssysteme nutzen und die funktionieren eben dadurch, dass hier durch diese poröse Oberfläche eine Enteisungsflüssigkeit mit Pumpen hinausgepresst wird und sich dann als Film über den Flügel mit der Strömung nach hinten bewegt. Das ist dasselbe Prinzip, was auch der Atlas hat, nur damals hat man noch nicht auf Laminartechnik geachtet, deswegen waren die Löcher in dieser Nase noch viel größer, auch sichtbar. Ja. Und hier sind sie jetzt, damit die Strömung hier nicht schon künstlich turbulent gemacht wird, so klein, dass die Strömung wirklich hier noch ungehindert laminar dieses Hindernis passieren kann. Mhm. Und der zweite Effekt ist, dass man damit dann eben auch Insektenbefall und Schmutz fortwaschen kann. Das ist in dem Fall nicht nur ein Enteisungssystem, sondern auch ein Reinhaltungssystem. Okay, braucht man aber dann doch recht viel Flüssigkeit. Ja, natürlich, das ist sicherlich der Nachteil. Und wenn man da irgendwie ganz drauf verzichten kann oder Profile entwickeln kann, die von ihrem Verhalten so schmutzunempfindlich sind, dass trotz eines gewissen Insektenbefalls und trotz irgendeiner Verschmutzung die Strömung laminar darüber hinweg geht. Ja, ja, ja. Aber man sieht hier jetzt also einmal diese modifizierte Flügelnase und hier nebenan der Referenzbereich. Mhm. Und der Flugversuch in diesem Fall sah eben so aus, dass wir Mücken gefangen haben unter definierten Bedingungen und dann auf dem unbehandelten Bereich und auf dem reingehaltenen Bereich die Mücken ausgezählt haben, um den Erfolg zu kontrollieren. Ja. Was war das Ergebnis? Das Ergebnis ist schon, dass dieses Reinhaltungssystem sehr gut funktioniert, aber wie das so häufig ist, viele Dinge, die im Versuch im Prinzip funktionieren, sind eben noch nicht unbedingt einsatzreif für die Serie. Einen Grund haben Sie gerade genannt, man braucht eben eine Menge Flüssigkeit, was man sich natürlich gerne sparen möchte. Ja. Wir können jetzt nochmal zu diesem Flugzeug gehen, da sehen wir nämlich sowas Ähnliches. Ja, das ist jetzt die DO228, genau. Dazu vielleicht ein paar Worte auch, wie üblich. Ja, die DO228 ist ein Flugzeug, was wir jetzt auch schon seit, ich weiß es gar nicht genau, seit 15 Jahren oder so hier im Flugbetrieb haben. Oder sogar noch länger, ich glaube, es werden fast auch 20 Jahre. Ich müsste es nachschauen. Ja, naja. Kommt aber so genau sicherlich nicht drauf an. Nee. Das Flugzeug ist von der Basis her auch wieder eigentlich ein ganz normales Flugzeug zunächst mal. Dieses Flugzeug ist auch relativ wenig modifiziert. Es ist ein zweimotoriger Turboprop als Commuter von Dornier hergestellt. Und hat keine Druckkabine, deswegen diesen rechteckigen Rumpfquerschnitt. Und ist für uns als Sensorträger deshalb recht gut geeignet. Der rechteckige Rumpfquerschnitt macht es eben sehr einfach möglich, Racks einzubauen, also diese Geräteschränke, die wir in dem anderen Flugzeug schon gesehen haben. Und man kann auch, weil es eben ein nicht bedruckter Rumpf ist, mal relativ einfach eine Öffnung einbringen, um irgendeinen Sensor hinausschauen zu lassen. Das Flugzeug hat auch eine große Bodenluke und hat von daher so ein paar Besonderheiten gegenüber einer normalen DO228, die es als Sensorträger sehr gut geeignet macht. Mhm. Auch hier gibt es jetzt eigentlich kein typisches Projekt. Es sind sehr viele verschiedene Projekte, die auf diesem Flugzeug gelaufen sind. Und aktuell sehen wir eben hier auch gerade wieder so einen Satz zusätzlicher Panels auf der Nase. Und das sind auch unterschiedliche Oberflächenbeschichtungen, wo auch einfach der Mücken-, der Insektenbefall und der Schmutzbefall untersucht werden soll. Ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass mit dem Flugzeug auch mal solche Laminarhandschuhe ausprobiert wurden. Genau, das können wir jetzt leider nicht mehr hier anschauen. Ja. Aber auch auf diesem Flugzeug wurde mit identischer Sensorausstattung genau diese Technologie schon untersucht. Ja. Ja. Ja. Wir haben hier verschiedentlich in den Gängen noch Bilder davon hängen. Also man kann sehen, dass das ein Anbau war, der das Flugzeug also auch äußerlich deutlich verändert hat. Es war in der Mitte über dem Flügel so eine Art überdimensionales Kamerastativ aufgebaut, um den Flügel von der Oberseite her mit einer Infrarotkamera beobachten zu können. Eine weitere Kamera war unten in dem Fahrwerkskasten eingebaut zur Beobachtung der Unterseite. Ja. Dann war noch ein sogenannter Nachlaufrechen installiert. Das ist auch eine Druckmesseinrichtung, die hinter dem Flügel, also da, wo die Strömung eigentlich den Flügel schon passiert hat, aber aufgrund des Widerstands des Flügels an Geschwindigkeit eingebüßt hat, kann man mit dem Nachlaufrechen ein Strömungsgeschwindigkeitsprofil ermitteln. Und das ist dann ein Maß für den absoluten Widerstand, der von diesem Profil verursacht wird. Und das ist eben auch ein Beispiel für Außenanbauten, die vorher zunächst mal erprobt werden müssen. Ja. Also in diesem Fall hat ohne wissenschaftlichen Hintergrund zunächst mal eine Flugerprobung stattgefunden. Und erst nach Abschluss dieser Flugerprobung haben die eigentlichen Messungen auch mit den Messingenieuren an Bord begonnen. Ja, ja klar, also dieses Kamerastativ bringt zumindest mal viel Widerstand, ganz offensichtlich. Ja, viel Widerstand und auch durch die Anbringung auf dem Rumpf eine Abschattung des Seitenleitwerks und dadurch hat es eben auch Einfluss auf die Flugeigenschaften gehabt. Ja, ja, ja. So, jetzt gehen wir hier zu immer kleiner werdenden Flugzeugen. Und stehen jetzt hier vor der DG-300, ein einsitziges Segelflugzeug, auch mit Noseboom. Genau, da haben wir ihn wieder, zwar wesentlich kleiner, ja. Aber ich kann mal hier die Hülle abziehen. Ja, genau. Und dann sieht man genau dieselben Bohrungen wieder, die wir vorhin da drüben an dem anderen Noseboom gesehen haben. Und der Grund ist auch hier wieder derselbe. Ja, genau. Die hat einer nicht geputzt, da sind noch Mücken drauf. Das kann sein, ja. Skandal. Okay, wozu wird die eingesetzt? Dieses Flugzeug hat eine ganz spezielle Aufgabe. In Insiderkreisen ist dieses Flugzeug auch als die Heilige DG benannt, bekannt. Sie dient als Kalibriernormal zur Vermessung der Flugleistungen von anderen Segelflugzeugen. Dieses Flugzeug ist von seinen Flugleistungen her sehr genau vermessen und es wird auch laufend immer wieder nachgemessen, um eventuelle Veränderungen der Flugleistungen zu erfassen. Und die Flugleistungen anderer Segelflugzeuge werden dann dadurch bestimmt, indem das zu vermessende Flugzeug mit der Heiligen DG im Flug verglichen werden. Vielleicht konkret, was Flugleistungen angeht, da geht es um den Gleitwinkel letztendlich. Ja, abhängig von der Fluggeschwindigkeit. Genau, genau. Ja. Also so ein Segelflugzeug, genau, die Geschwindigkeitspolare wird ermittelt. Genau. Ein Segelflugzeug, da es ja antriebslos ist, gleitet in ruhiger Luft, wenn man Aufwinde mal oder Abwinde eben einfach mal außer Betracht lässt, in einem sehr flachen Winkel zur Erde zurück. Und das ist dann der sogenannte Gleitwinkel, der natürlich möglichst flach sein soll, damit das Flugzeug aus seinem Höhenvorrat eine möglichst große Strecke zurücklegen kann. Das heißt also, Ziel der Segelflugzeughersteller ist es, unter anderem, das ist nicht das einzige Kriterium, aber es ist das Ziel, diesen Gleitwinkel möglichst flach zu gestalten. Man spricht dann von 1 zu 40, 1 zu 50. Man gibt ihn in diesem Zahlenverhältnis an. Also aus einem Meter Höhe würde dann in diesem Beispiel ein Segelflugzeug 50 Meter weit gleiten. Und diese Zahl, die hinter der 1 steht, die soll eben möglichst groß werden. Und bei hohen Geschwindigkeiten möglichst wenig kleiner. Genau, so ist das. Es gibt da einen optimalen Geschwindigkeitsbereich, in dem das Flugzeug diese optimale Gleitzahl erreicht. Wenn es von diesem optimalen Geschwindigkeitspunkt abweicht, verändert sich die Gleitzahl zum Schlechten hin. Ja, ja, ja. Und das möchte man auch so gering wie möglich halten. Ja, und jetzt ist es natürlich schwierig, wie messe ich sowas? Ja. Wie stelle ich das fest? Auch hier ist es so, dass man das heutzutage schon sehr gut theoretisch auslegen kann, theoretisch ermitteln kann und vorausberechnen kann. Es glaubt nur keiner, wenn die Hersteller das behaupten. Ja, wobei die Vorhersagen da schon ganz gut sind, klar. Ne, muss man wirklich schon sagen. Ja. Aber die Wahrheit zeigt sich eben erst dann, wenn es wirklich auch mal nachgemessen worden ist. Und dazu nimmt man jetzt eben dieses Flugzeug. Da wird mit sehr aufwendigen Methoden dieser Gleitwinkel in Abhängigkeit von der Fluggeschwindigkeit bestimmt. Diese aufwendige Methode möchte man nicht für jedes Flugzeug machen. Deswegen leistet man sich eben hier dieses Kalibriernormal und bestimmt die Flugleistung der anderen Segelflugzeuge dadurch, dass man sie im Gleitflug in ruhiger Luft morgens um fünf nebeneinander herfliegen lässt. Ja. Und dann den Höhengewinn nach einer gewissen Zeit vergleicht. Nein, falsch rum ausgedrückt. Die Differenz im Höhenverlust. Die Differenz, genau, ja, richtig. Genau, ja. Okay, und wie funktioniert die Bestimmung des Gleitwinkels der Heiligung, Heiligen DG 300, wo ich den Vergleich nicht machen kann? Was kann man da tun? Telemetrisch? Oder? Nein, das ist das sogenannte Höhenstufenverfahren. Da lässt man das Flugzeug einfach mit einer konstanten Geschwindigkeit in ruhiger Luft fliegen und misst dann mit bordeigener Sensorik die Fluggeschwindigkeit und den Höhenverlust. Mhm. Das ist nur sehr ungenau oder zu ungenau für den Zweck. Deswegen muss man jede Höhenstufe öfter fliegen. Ah, okay. Und am Ende bekommt man dann durch Anwendung statistischer Methoden eben eine Polare. Okay. Deswegen sind da sehr, sehr viele Flüge, auch morgens um 5 erforderlich in ruhiger Luft. Und man muss die Messpunkte mehrfach wiederholen und erst die Mittelwertbildung ergibt dann die genaue Polare. Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb man das nicht mit jedem Flugzeug so machen möchte. Ja. Und wird mit der DG noch was anderes gemacht? Ich sehe da hinten irgendwelche Löcher im Rumpf. Oder wird die nur noch für die Kalibrierung eingesetzt, jeden Sommer? Also sie wird nach Möglichkeit nur für diese Kalibrierung eingesetzt, weil jede Veränderung der Oberfläche, jede Beschädigung, jede Reparatur die Flugleistung schon wieder so weit verändert, dass danach eine neue Kalibrierung erforderlich ist. Ja, ja. Deswegen dient sie wirklich ausschließlich zu diesem Zweck. Es sind auch schon mal kleinere andere Projekte drauf gemacht worden, das schon. Ja. Und der Kasten, den man da hinten sieht, das ist der Kofferraum, wo die Messtechnik untergebracht ist. Okay. Also viele Flugzeuge haben ja heutzutage ein Klapptriebwerk, was an dieser Stelle untergebracht ist. Und der Raum wird hier genutzt, um die ganze Sensorik und Energieversorgung, also sprich Akkus, unterzubringen. Ja. Man muss allerdings dazu sagen, dieses Flugzeug ist jetzt auch schon einigermaßen alt. Man sieht es ihm nicht an, es ist in hervorragendem Zustand. Aber die Flugleistungen der Flugzeuge sind inzwischen schon deutlich besser geworden als die Leistung der DG 300. Und wenn die Unterschiede zu groß werden, wird die Vergleichsflugmessung zu ungenau. Deswegen wird im Moment gerade beim DLR über einen Nachfolger nachgedacht. Was soll es da geben an Segelflugzeugen, oder ist das noch nicht definiert? Das ist noch nicht definiert. Und die Messungen an sich, die macht ja nicht die DLR, sondern dann die IDA-Pflege im Sommer immer in Elchingen, wenn ich es richtig weiß. Genau, ja, das hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen geändert. Die Messungen werden im Rahmen des IDA-Flieg-Treffens gemacht. Die IDA-Flieg ist der Zusammenschluss der akademischen Fliegergruppen in Deutschland, die einmal im Jahr im Sommer auf der Schwäbischen Alb in Aalen-Elchingen das IDA-Flieg-Treffen veranstalten, wo zum einen verschiedene Messprojekte durchgeführt werden, die Ackerfliegs ihre neuen Prototypen vorstellen und unter anderem eben auch die Flugleistungsmessungen der Prototypen der Ackerfliegs durchgeführt werden, als auch die neuen Prototypen der Hersteller meistens vorgestellt und vermessen werden. Ja. Wir sind jetzt hier in der schönen großen Halle in Braunschweig. Die Triebwerke der ATAS sind offen. Das heißt, Sie machen hier die Wartung selber, organisieren den Flugbetrieb komplett selber. Ja, genau. Wir machen bei den kleineren Flugzeugen bis hin zur VW 614 die Wartung vollständig selbst. Was wir nicht machen können, ist Komponenteninstandsetzung, Triebwerksinstandsetzung. Also diese Komponenten würden wir, wenn es erforderlich ist, dann zur Überholung an einen entsprechend zertifizierten Überholungsbetrieb senden. Aber ansonsten sind wir hier in der Lage, den Flugbetrieb einschließlich Wartung von A bis Z zu bedienen. Einschließlich Lagerhaltung, einschließlich Beschaffung. Das ist also hier noch ein sehr großer Bereich in der Flugabteilung. Wahrscheinlich relativ aufwendig, weil Sie halt viele verschiedene Flugzeuge haben und dann halt auch viel verschiedene Know-how, Zertifizierungen und Stempel brauchen. Richtig, genau. Man braucht auch bei den Technikern für jedes Flugzeug Lizenzen, die auf den Flugzeugtyp abgestimmt sind. Die Lizenzen bekommt man durch Lehrgänge, durch Berufserfahrung an dem Muster. Also das ist schon auch eine sehr aufwendige Sache. Beim Airbus wird es dann so sein, dass wir die Wartung nicht mehr vollständig selbst machen können. Ja. Hier werden wir dann auch zunehmend mehr auf externe Hilfe angewiesen sein. Mit Lufthansa dann, oder? Ja, okay. Ja, ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich das so offiziell sagen darf, aber... Ja gut, aber macht ja Sinn. In Sachen Maintenance ist Lufthansa Technik unser Partner. Ja, okay. Mit denen haben wir uns auch schon mal geredet. Wer da zurückgeht zur Episode, weiß ich nicht mehr, die Wartung der MD-11 mit Manfred Goller als Hinweis. Was gibt es denn hier noch so? Sie haben vorhin erwähnt, die Telemetrie, Antennen am Boden. Was gibt es hier sonst noch an Boden, erwähnenswerter Bodenausrüstung, außer halt die entsprechenden Telemetriesysteme? Simulatoren oder sowas, ja. Rechenpower, steht die auch hier oder steht die dann eher in Köln? Nein, das ist alles hier. Hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, wir sind hier gewissermaßen Dienstleister in Sachen Flugbetrieb und Flugversuch. Die eigentliche wissenschaftliche Arbeit wird in den Instituten geleistet. Das heißt also, die theoretische Vorarbeit wird dort geleistet, als auch dann hinterher die Auswertung der Flugversuche und die Anfertigung von irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten, sei es Berichte, sei es Dissertationen, Diplomarbeit, da ist alles möglich. Ja. Deswegen steht das hier schon am Standort alles zur Verfügung, auch die Rechenleistung. Aber wir haben das nicht hier in der Flugabteilung bei uns selbst. Das zählt nicht mehr zu unserem Aufgabenbereich. Okay, dann sind wir, glaube ich, mehr oder weniger fertig. Ich bedanke mich mal ganz herzlich bei Ihnen fürs Mitmachen. Nicht zu danken, gern geschehen. Und das war's auch für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Sorry dafür, dass es da im Hintergrund immer wieder mal gepiept und gefiept hat, aber wir waren da eben in der Halle unterwegs, da haben andere Leute arbeiten müssen, die da eben den ein oder anderen Lärm verursacht haben, aber ich denke, es geht schon. Ja, vielen Dank Stefan Seidel fürs Mitmachen, danke an Henning Kraus fürs Einfädeln, euch allen danke fürs Zuhören. Die Musik wieder vom Podsafe Music Network von Cross the Border, Doug Falkins und noch jetzt von Deleveled. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau. Wish you would not call.